Ja, danke. Für den Hintern hinstrecke. Ein bisschen schwierig. Ja. Labor für Entrepreneurship. Man kann ja an Gründen in verschiedener Weise rangehen. Man kann sagen, ich brauche eine Menge Kenntnisse und wenn ich die Kenntnisse habe, dann kann ich anfangen zu gründen. Ich bin so nicht so der größte Anhänger dieser Vorstellung. Man kann sagen, Gründen ist was ganz anderes, hat mit einer Haltung zu tun, mit Begeisterung und mit Anliegen, das man verfolgt. Da glaube ich schon eher dran. Aber wenn wir Eberhard Wagemann hier haben, dann ist, glaube ich, noch ein dritter Zugang möglich. Und der heißt, man braucht ja auch Energie, man braucht Durchhaltevermögen. Man muss einen kleinen Marathon laufen, vielleicht sogar einen großen Marathon. Und einer, der ganz große Marathons läuft, ist Eberhard Wagemann. Aber so Marathons, wo man denkt, Wahnsinn, so 270 Kilometer durch die Wüste. Ich habe mich ein paar Mal mit ihm auch so privat unterhalten. Das ist dann schon so an der Linie, wo man sagt, außergewöhnlich, zwischen verrückt, außergewöhnlich und eigentlich völlig jenseits, wie von dem anderen Stern. Also wenn jemand was von Energie versteht und wie man mit Energie umgeht oder wie man sie bekommt und wie man sie erhält, dann ist es Eberhard Wagemann. Sie sehen ja schon an dem, was hier alles aushängt, wenn er etwas anpackt, dann macht er es gründlich. Und heute, das Labor wird so sein, dass er mit Ihnen etwas macht. Normalerweise erzähle ich ja oder ich habe jemanden hier vorne und Sie haben hoffentlich was von der Diskussion, aber er macht heute Übungen und ja. Also ich verspreche einen interessanten Abend und gebe erstmal ab. Ich habe gesagt, so ab und zu greife ich ein. Ich kenne ihn ja schon ein bisschen. Ab und zu greife ich ein, aber im Großen und Ganzen wird er das Labor leiten, ihn Dinge versuchen beizubringen, wo es wirklich lang geht. Wo es, ja, ich glaube in seinen Worten, wo es um Befreiung geht, wo es um Energie geht, wo wir aus uns herauswachsen, über uns hinauswachsen. Das ist die Idee dabei. Ja, gebe ab an Herrn Wagemann. Ja, danke schön. Danke. Danke schön. Ja, Herr Faltin, erstmal guten Abend und toll, dass so viele gekommen sind. Ich denke, wir wollen heute, ich denke mal so 2,5 bis 3 Stunden, so wie die Zeit ist und wie Ihre Aufmerksamkeit und Energie, aber keine Angst, das kriegen wir schon durch ganz gut durch. Das soll heute auch was ganz Besonderes für uns alle sein, das werde ich noch so ein bisschen sagen, wie ich mir heute so die 2, 3 Stunden vorstelle. Aber erstmal, Herr Faltin, auch Ihnen herzlichen Dank für die Einladung. Und ich glaube, er hat ja nun einen besonderen Applaus auch mal jetzt verdient. Er hat ja dieses tolle Buch rausgegeben, wenn Sie das schon gelesen haben. Also ich kann es fast schon auswendig, Herr Faltin. Wir sind das Kapital und ich weiß, wie viel Mühe und Arbeit da drin steckt. Und was Sie da auch für die, da kommen wir auch noch zu, was Sie da auch so ein bisschen gesellschaftlich gegeben haben mit dem Buch, das ist ja ein bisschen mehr. Also für mich war es auch, das ist vielleicht ganz wichtig, für mich war es auch ein politisches Manifest. Das Buch ist für mich ein politisches Manifest, was uns auch verbindet. Deshalb kommen wir zu den Spitzenleistungen. Wie ist überhaupt sowas möglich? Natürlich im Alltag, aber auch unternehmerisch. Ist natürlich, wenn ich für etwas Höheres arbeite und lebe als für mich selber. Das ist vielleicht schon mal ein Schlüsselsatz. Wir werden heute Schlüsselsätze rausarbeiten, dass Sie sich die dann bitte auch merken. Und dann kommen Sie auch an die Ressource ran, wie man Spitzenleistung erreichen kann, sowohl persönlich als auch gerne unternehmerisch, ohne, und das ist jetzt der Königsweg, ohne mentalen und körperlichen Raubbau. Ja, Herr Faltin, also ich denke, da gehen wir ihm nochmal wirklich, das Buch ist ja eine Fleißarbeit, super. Und Sie haben da wieder, das wird bestimmt, also ein Bestseller ist ja schon auf den Bestsellerlisten und man sieht ja, was Sie auch bewegt im Leben. Das ist auch unsere sehr, sehr lange Verbindung. Es geht nicht nur um das Unternehmerische, wie sind so eine Spitzenleistung möglich, auch bei mir, sondern es war immer auch ein bisschen was, also wie ich festgestellt habe, dass ich, wenn ich nur für mich arbeite, sehr begrenzt, dann habe ich zwar meine Leistung gebracht, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mich nicht wohlgefühlt. Und wie kommt man nur an die Ressource ran? Das ist natürlich ein langer Weg. Und ein Thema war auch, das ist ja auch heute das große Stichwort Potenzialentfaltung. Wie kann ich mein Potenzial entfalten? Potenzial entfalten, vielleicht nochmal dazu, ist ja etwas, dass wir diese Begriffsdefinition nochmal nehmen. Es geht ja auf der einen Seite um Ressource, wenn Sie sich das mal aufschreiben. Ressource ist das, was man hat. Es wird oft durcheinander gebracht. Also Ressourcennutzung. Ressource ist das, was man hat. Und Potenzial, Entfaltung oder Potenzial, und jetzt kommt es, ist das, was man noch nicht hat, was man sein könnte, was man noch entwickeln muss. Aber das und das Schöne ist, beim Potenzial, Sie müssen, deshalb kann man Spitzenleistung bringen, im Grunde genommen jeder auf seine Art. Das muss jetzt nicht nur immer im Sport sein, das wollen Sie überhaupt nicht falsch verstehen, sondern es geht darum, weil das in jedem in uns ist. Deshalb, wenn Sie hier das Chart sehen, in uns ist dieses schlummernde Potenzial, ich muss das nur rauskitzeln. Und das soll heute so ein bisschen auch unser roter Faden sein. Und Herr Faltin hatte das ja schon angekündigt, wir werden Übungen machen. Übung so, dass Sie, stelle ich mir vor, dass mein Ziel ist heute, dass Sie dann nach Hause gehen und so ein im roten Faden, übrigens auch bei mir möglich, also ich biete auch mal einen roten Faden, sonst verwirre ich lieber, das ist wichtig wegen des Gehirns, aber heute biete ich mal einen roten Faden, Sie haben heute also die Gelegenheit, ein ansatzweise ein Konzept mitzubekommen, auch von den Fragestellungen her. Das ist ganz wichtig, die Sie dann auch zu Hause weiterentwickeln können. Und dann haben Sie im Grunde genommen mehr oder weniger einen roten Faden für Ihr Leben. Ist das ein Angebot? Ja, also das kann ich, das ist jetzt die Intention. Sie sehen, energetisch ziehe ich jetzt das ganze Ding. Ich will das auch immer erklären, warum ich so rede und was mache. Das ist vielleicht auch für Sie interessant. Damit ziehe ich jetzt auch energetisch mal den Laden nach oben. Also wir uns gemeinsam, wir sind ja jetzt eine Gruppe und ich arbeite jetzt auch sehr, sehr gerne mit Gruppenenergie und jeder hat ja ein Potenzial oder eine Ressource und das wollen wir jetzt auch mal bündeln. Und dann können wir ja sehen, wenn wir um 9:30 fertig wären, manchmal mache ich auch Late Night und vorher unvorgehofft, das kann dann auch bis 1 gehen, müssen wir mal sehen, keine Angst. Also wir werden so um 9:30 aufhören, müssen wir mal sehen, wie die Energie ist. Und Sie haben, wie gesagt, dann ein kleines Konzept auch für den Alltag und haben mal ansatzweise, und darauf kommt es mir an, ansatzweise durch die Übung, die Sie mitbekommen und dann ausarbeiten können auch, ansatzweise mal ein Gefühl, wie kommt man an solche Spitzenleistungen ran? Also wie kann man sein Potenzial entfalten? Und mehr geht es ja gar nicht. So, das ist mal so mein Angebot und ich würde sagen, bevor wir anfangen, so geht es natürlich nicht, also Spitzenleistung, ne? Kann man so nicht erreichen, das ist ganz klar, man sitzt und hört zu. Wir kommen ja alle aus dem Alltag, ist das richtig, hierher. Und das ist vielleicht auch schon ganz wichtig, Spitzenleistung erreicht man dann, das ist das nächste Schlüsselwort, man muss gewisse Rituale im Leben haben. Also ich habe wenige, aber ich habe einige Rituale. Das ist wie bei mir, wie so ein Paket, das mache ich, kann ich in 3 Minuten machen, aber auch in 10 oder in einer halben Stunde, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Also das merken Sie sich mal, Spitzenleistung, Potenzialentwicklung ist weiter wichtig, ich brauche eine gewisse Regelmäßigkeit. Also ich muss, also optimal ist, wenn ich meinen Alltag, also auch meinen unternehmerischen Alltag, in gewisser Weise ritualisiere, da kommen wir noch zu. Wir wollen ja gleich anfangen und üben, dann haben Sie so ein Gefühl, um was es geht, das ist ja alles ganz einfach. Aber ich brauche so mal so einen Plan. Und die meisten haben keinen Plan für den Tag und verhauen da unglaublich Zeit. Wenn ich das natürlich unternehmerisch sehe, ne, ist da ja in so einem Tag eine unglaubliche Wertschöpfung, die muss ich erstmal rausholen. Und die meisten holen aus 12, 13, 14, 15, 16 Stunden nicht genug raus. Und das Problem ist, sie holen nicht genug raus und sind dann noch müde abends. Ne? An sich nach 10 Uhr müsste es ja erst losgehen. Also das Zeichen, ob sie gut im Alltag sind, ist, ob Sie abends, wenn Sie im Grunde genommen um 22 Uhr nach Hause gehen, davon gehe ich dann jetzt mal aus, weil es Sie natürlich reißt, Ihr Ding zu machen, müssten Sie dann um 22 Uhr noch müde sein. Das ist übrigens ein Training von mir gewesen. Lange Jahre. Also ich habe mich belastet im Alltag, nicht im Sport, im Alltag, und habe geschaut, ob ich meine Energie 12, 13, 14 Stunden halten kann, um dann, ich sag mal, um 21 Uhr oder um 22 Uhr dann noch relativ wach zu sein. Das heißt, ich sage, so, ich muss jetzt ins Bett fallen. Das ist schon mal die erste Übung, ganz wichtig. Ne? Und was habe ich gelernt? Letztendlich Konzentration. Ne? Wir können uns ja heute alle nicht mehr konzentrieren, das wird noch eine Katastrophe. Gerade dieses ganze Thema Multitasking und so weiter. Und alleine diese Ressource über diese Übung bringt schon eine ganze Menge. Okay, wir machen jetzt mal eine kleine Übung und zwar ganz einfach eine Entspannungsübung zusammen. Ja? So, die ist sehr schön. Wir schließen jetzt mal bitte Ruhe. Und wer jetzt noch reinkommt, der muss dann 5 Minuten warten. Ja? Also mal die Tür zu, dass wir hier wirklich ungestört sind. Wir schließen jetzt mal die Augen. Bitte mal alle die Augen schließen. Einatmen, super. Bitte alle die Augen schließen. Einatmen, ganz entspannt bleiben. Einatmen, hebt sich der Bauch. Ausatmen, senkt sich der Bauch. Einatmen, heben. Ausatmen, senken. Konzentration halten auf den Punkt zwischen den Augenbrauen. Entspannt. Ich bin ganz entspannt. Mit jeder Atmung werde ich noch entspannter. Mit jeder Ein- und Ausatmung werde ich noch entspannter. Ich bin ganz entspannt. Ich halte keinen Gedanken mehr fest. Alle meine Gedanken fließen wie Wolken am Himmel an mir vorbei. Ich halte keinen Gedanken mehr fest. Alle meine Gedanken ziehen wie Wolken am Himmel an mir vorbei. Alle meine Gedanken sind frei. Ich bin ganz entspannt, ganz entspannt. Mit jeder Atmung sinke ich immer tiefer und tiefer zu den Quellen meiner Kraft. Mit jeder Atmung sinke ich immer tiefer und tiefer zu den Quellen meiner Kraft. Tiefer und tiefer, weicher und weicher, tiefer und tiefer. Mein Unterbewusstsein macht ab sofort alles, um meine großen Wünsche, Ziele und Visionen zu verwirklichen. Mein Unterbewusstsein macht ab sofort alles, um meine großen Ziele, Wünsche und Visionen zu verwirklichen. Tiefer und tiefer, weicher und weicher. Mit jeder Atmung sinke ich tiefer und tiefer zu den Quellen meiner Kraft. Tiefer und tiefer, weicher und weicher. Bleiben jetzt für 1 bis 2 Minuten in dieser Stille. Wir kommen ganz langsam wieder in unseren Körper zurück, recken uns und strecken uns. Ja, super, könnt euch alle ein bisschen recken und strecken, ist erlaubt, Herr Faltin, ne? Recken uns und strecken uns, öffnen die Augen, super. Und? Wie fühlt ihr euch? Schönes Gefühl, jetzt merkt ihr, wird alles ein bisschen weicher. Und jetzt haben wir so ein bisschen den Geist geöffnet und können jetzt an sich auch ganz gut arbeiten. Super. So, ja, dann schauen wir mal. Ich habe hier, nehmt ihr bitte mal ein weißes, also der Vorschlag ist folgender jetzt. Jetzt machen wir ja ein bisschen Konzept, einen roten Faden. Ihr nehmt euch mal bitte alle ein freies Blatt Papier, habt alle einen Block bekommen, ist ganz wichtig. Ja? Und der Blog, ich mache das wie so ein roter Faden auch. Ich sage das immer an, dann habt ihr im Grunde genommen zu Hause, ihr müsst dann quasi nur, macht mal oben eins, also jedes Blatt nummeriert ihr mit 1, 2, 3, ganz einfach. Ja? Und optimal ist noch, dann habt ihr zu Hause wie einen roten Faden, noch mit Uhrzeit ein bisschen. Also so ganz kurz, dann weiß man, wann man was gemacht hat. Das erste wäre jetzt einfach Stichwort. Oben schreibt darüber, also ich würde mal schreiben, nicht so, was könnte man jetzt oben rüber schreiben, ich habe ja heute viel gesagt, roter Faden, also ich würde mal vorschlagen, schreibt doch mal oben rüber, wer es möchte, heute beginnt mein neues Leben, ich bin bereit. Das ist ja schon eine Suggestion, da kommen wir. Also den Mut habt einfach mal. Ja? Heute beginnt, heute, nicht morgen und auch nicht übermorgen, sondern heute machen. Heute beginnt mein neues Leben. Und dann ganz groß, ich bin bereit. Handschriftlich ist übrigens immer wichtig. Ja? Handschriftlich, solche Sachen sind immer wichtig. Viel, viel handschriftlich, gerade solche Sachen machen. Okay, und dann hatten wir ja das Erste, hatten wir ja eine Suggestion. Ne? Also ich würde mal sagen, das war eine Entspannungsübung. Ne? Eine Entspannungsübung, habt ihr gemerkt, da war ein bisschen, ich löse das auch immer auf, dass also hier keine Unsicherheiten entstehen. Da war schon ein bisschen Hypnose drin, wer ihr das gemerkt habt. Das ist unterschwellig, weil ich mit diesem, siehst du, die Energie schon, da fällt schon jetzt alles runter. Also was jetzt nicht nied- und nagelfest ist, fällt schon runter, es geht los. Ganz wichtig, weil ich komme, also eine Hypnose, auch ganz einfach, ist eine für die, die wieder alle Angst haben, Hypnose ist ganz einfach, ist nichts anderes als eine erweiterte Form der Tiefenentspannung. Ja? Und nicht das davor... Ich mache das jetzt mal so kurz, ist der Alpha-Zustand, also entspannter Zustand. Warum sage ich das? Weil Spitzenleistung kann ich nur erbringen ohne Hetz und Eile. Also auch Glück, Erfolg, also alles nach das, was wir uns sehen, kann nicht entstehen in Hetze und Eile. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Schlüsselsatz, den ich mir dann auch immer wieder vorgehalten habe. Wenn ich dann in meiner Power war, ihr wisst ja, man überdreht ja auch, man hat viel zu tun, die Aufgaben kommen, man kann sich nicht organisieren. Es ist ein ganz großer Schlüsselsatz, in Hetze und Eile kann kein Glück und auch kein Erfolg entstehen. Ja. Und wie gesagt, das war ein bisschen Hypnose und dann hatten wir ja die Suggestion mit dem Unterbewusstsein, die sage ich Ihnen ja nochmal an, die könnt ihr euch gerne aufschreiben. Das ist eine der kraftvollsten Suggestionen. Ne? Mein Unterbewusstsein, wer es weiß, wir wollen ja hier keine Bücher lesen, das könnt ihr dann alle wieder machen. Es gibt ja meterlangeweise Bücher vom Unterbewusstsein, keiner weiß aber, wie er es anwendet. Das ist eine der kraftvollsten Suggestionen. Mein Unterbewusstsein macht ab sofort alles richtig. Also Unterbewusstsein, ganz kurz, ist die Kraftquelle, ist die Schatzkammer des Menschen. Wenn ich an diese Ressource rankomme, dann habe ich es im Grunde genommen geschafft. Warum? Wir sind in unserer westlichen Welt ja zu linkshörnig. Ne? Also, und der Intellekt ist ja auch das, was uns begrenzt. Und wir brauchen mehr Intuition. Und das müssen wir trainieren, weil, wie gesagt, unser westlicher Mind ist linkshörnig. Nicht? Und deshalb haben wir nur eine sehr schmale Ressource und kommen an sich an unsere eigene Kraft gar nicht ran. Und wenn wir rankommen, mit 50, 60 sind wir verbraucht. Und fertig. Ja, die meisten. Ja, aber die meisten. Lass mich mal ruhig ein bisschen, ganz gut, lassen Sie mich mal ruhig ein bisschen überzeichnen, Sie verstehen schon warum, sonst kommen wir hier nicht weiter. Bitte beschweren nachher bei mir. Ja? Auch wenn meine Sympathiewerte wieder sinken, das kann durchaus sein im Laufe der 3 Stunden, dann bitte alles nachher. Ja? Aber vieles löst sich auch auf. Also wenn Sie jetzt noch mit mir kämpfen, dann hat es einen Grund. Also auch bewusst von mir eingesetzt. Ne? Dann einfach, der Tipp ist dann immer ein- und ausatmen. Und dann ist wichtig, dass Sie sehen, wenn da noch eine Aggression ist oder gegen mich, dann hat es mit mir an sich nichts zu tun, sondern ich habe da irgendwie noch einen Knopf gedrückt. Ja? Das ist immer nur so allgemein. Okay. So, und das war vielleicht eine sehr kraftvolle Suggestion, biete ich an. Ne? Mein Unterbewusstsein macht ab sofort alles richtig, um meine großen Wünsche, Ziele und Visionen zu erreichen, als Idee. Ne? Da kann man sich natürlich auch eine eigene Suggestion machen. Sie sehen, man kann sich also auch selber entspannen. Dann nehmen Sie mal bitte, Sie haben ein Blatt, das nennt sich die dynamische Befreiungssuggestion. Nehmen Sie sich die mal bitte. Alle mal bitte die dynamische Befreiungssuggestion. Habt ihr die? Habt ihr alle? So, alle mal bitte auf jetzt die... Da steht sie an der Wand. Da, so, dann müssen Sie sich nach Frau Matter, es gibt noch einige, die wo noch ein bisschen Unterlagen fehlen vielleicht. Oder Frau Hoppe? Da liegen noch. Ja. Hat jemand noch Unterlagen, Frau Matter oder Frau Hoppe? Sonst müssen Sie sich die besorgen, noch nachher noch in der Pause. Ja, okay. Bei der dynamischen Befreiungssuggestion, da schreiben Sie sich jetzt mal ein paar Sachen hin, die sind ganz wichtig auch für zu Hause. Warum? Also so, ganz wichtig, so, schreiben Sie sich bitte mal hin, Suggestionen. Suggestionen sind eine dynamische Konzentrationsübung. Das ist ganz wichtig. Suggestionen sind eine dynamische Konzentrationsübung. Ja, also Suggestionen sind eine dynamische Konzentrationsübung. Sie sehen, da kann man schon mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und Autosuggestion, also Autosuggestion ist ja Selbstbeeinflussung, wenn Sie sich das mal dahinter schreiben, ist eine der wirksamsten Arten der Programmierung des Geistes. Also Suggestion oder Autosuggestion, also eine Autosuggestion ist ja eine Selbstbeeinflussung, ist eine der wirksamsten Arten zur Programmierung des Geistes. Warum sage ich das jetzt? Sie sehen, wo der rote Faden schon hingeht. Also im Spitzenbereich, und darüber, da will ich Ihnen heute ja ein bisschen mal ein Gefühl vermitteln, wie möglich das ist und wie leicht es denn auch alles ist. Übrigens, in der Wirtschaft sagt man so einfach, an der Spitze ist es nie überfüllt. Ne? Das ist das Geile. Das Spiel läuft ja ganz woanders ab. Die meisten laufen ja alle, auch viele Unternehmer, weil sie sich nicht zukunftsfähig machen oder ihre Geschäftsmodelle nicht überprüfen oder überhaupt falsche haben, laufen ja dann wie Ameisen durchs Leben. Und das kostet ja Kraft. Aber an der Spitze, das ist das Schöne, wer das mal begreift in seinem unternehmerischen Habitus, das muss jetzt nicht immer eine Weltfirma sein, sondern in seinem kleinen Rahmen, wenn ich so ein einzigartiges Geschäftsmodell habe, dann spiele ich ein eigenes Spiel. Das war übrigens immer mein Thema. Weil an der Spitze ist es ja nie überfüllt. Und dann wird es auch wieder leicht. Also übrigens, auch ihr seht, bei mir ein Bild, es war immer ein Bild. Ich habe immer ein Bild. Ihr seht, Unterbewusstsein, ne? Sprache, wie komme ich da rein, über Bilder. Das ist an sich das ganze Geheimnis. Ich brauche das Bild im Kopf, dann habe ich es geschafft im Leben. Mein Lebensbild in meinen inneren, sagt mir, drückt mich jetzt mal gebildet aus, wenn ich mein Lebensbild in meinen inneren Dialog einspeise, wenn ihr wisst, was das heißt, ja, dann habe ich es geschafft im Leben. Und dann wird das ganze Leben leicht und mehr geht es nicht. An sich, jetzt könnt ihr schon nach Hause gehen. Loslegen. So, Herr Faltin, wir können es ja noch ein bisschen unterhalten. Also Ding ist gelaufen. Nochmals, der Schlüsselsatz, wenn ich meinen Lebensfilm, mein inneres Bild, mein Bild in meinen inneren Dialog einspeisen kann, dann habe ich es geschafft im Leben. Warum? Weil das Bild führt dann mein Denken und mein Denken führt zum Handeln. Mehr müsst ihr nicht wissen. Deshalb habe relativ viel geschafft im Leben. Nicht, weil ich jetzt besonders gut bin, sondern weil ich mich einfach, bevor ich was getan habe, einfach mal, Herr Faltin hat es hier gesagt, sehr, sehr gründlich mich einfach mal mit ein paar Dingen auseinandergesetzt habe. Deshalb meine zum Beispiel sportlichen Höchstleistungen, die konnte ich ja gar nicht trainieren. Das geht gar nicht. Da muss man dann loslassen. Also das alles, das geht gar nicht vom Kopf. Sonst würde man auch verletzt sein, aber ich wollte mich nicht verletzen. Aber das ist es vielleicht, nicht? Wenn ich diesen, mein Bild... Deshalb machen wir heute so ein Konzept, so einen roten Faden. Wenn ihr das einspeist in euren inneren Dialog, dann habt ihr das geschafft im Leben. Warum? Mein Bild führt mich zum Denken, mein Denken führt mich zum Handeln. Also Beispiel, mache ich mich immer ganz einfach jetzt, mache ich mich immer klein, ne, siehst du, dann ist ja, oder mein Selbstwert ist nicht hoch, ne, was passiert dann? Ne? Dann wird dieses schmale Programm, mit dem ich im Leben rumlaufe, also Kümmerversion, es laufen ja wieder ein bisschen Beleidigung, es gibt viele laufen als Kümmerversion rum. Ne? Wenn ich als Kümmerversion rumlaufe, was passiert dann? Dann bestimmt ja mein Denken, mein Handeln, ist das richtig? Und so sehe ich auch die Welt oder interpretiere die Welt. Ne? Was ist das Problem hier? Das nennt man dann ganz knallhart materialistische Weltbild. Das ist das, was uns so kaputt macht. Nicht, da müssen wir raus. Deshalb von der Ressourcennutzung in die Potenzialentfaltung oder in meinen Workshops oder was ich so mache, ist dann vom materialistischen Weltbild ins visionäre Weltbild oder auch ins holistische Weltbild, also in diesen ganzheitlichen Rahmen gehen. Das ist das, was uns so begrenzt. Ihr seht, das ist alles ganz einfach. Deshalb muss ich nachher, wenn er nachher nach Hause geht, nicht mehr trainieren, sondern ihr müsst euch mal nur neu sortieren und überhaupt mal nachdenken über euer Leben. Das ist so heute mal der Impuls. Und deshalb bin ich auch ein bisschen streng, ein bisschen fordernd, auch ein bisschen provokativ. Das müsst ihr jetzt mal alles ertragen. Wie gesagt, nachher nach 21 Uhr dann bitte beschweren, auch bei mir. Aber so viel kommen denn gar nicht. Weil sie endlich mal drüber nachgedacht haben über ihr Leben. Und das ist ja heute, deshalb sitzen wir hier 3 Stunden zusammen. Okay. Das andere ist, dieses Wort Ich Bin, das ist ganz wichtig jetzt, Ich Bin, da fangen wir ja an, Ich Bin fest entschlossen, Ich Bin, sagt man, ist die stärkste, die stärkste schöpferische Aussage im Universum. Ihr merkt, ich brauche Kraft in meinem Leben und Kraft in meinem Leben kriege ich ja auch, wenn ich eine Haltung habe, über Bilder, aber eben auch über meine Sprache. Warum? Weil letztendlich alles, was ich tue, deshalb fangen wir ja mit den Suggestionen mal an, alles, was ich tue, ist Selbstbeeinflussung. Warum? Was ist das lernfähigste Organ? Was ist das lernfähigste Organ? Ich mache es mal kurz, das Ohr. Und das Gehirn kann nicht unterscheiden, ob ich mit mir selbst rede oder mit Herrn Professor Faltin. Also deshalb bin ich ja auch immer sehr höflich und sehr kraftvoll zu Herrn Professor Faltin. Weil letztendlich passiert ja Folgendes, im Grunde genommen bescheiße ich mich nur selber. Alleine wenn ihr morgen mal rausgeht, guckt mal, wie die Leute, was die für alle, also es nennt man eine Tonalität in der Sprache, wie die Leute alle eine kraftlose Sprache haben. Da weiß ich schon vom Energieniveau, da ist schon alles wieder Kümmerversion für mich. Auf dem Level von Spitzenleistung, junger Mann da hinten. Ja? Auf dem Level von Spitzenleistung ist das alles Kümmerversion. So, und achtet bitte, das ist die nächste Übung für euch, achtet auf eine kraftvolle Sprache. Also Beispiel, wenn ich aggressiv bin und andere beschimpfe, im Grunde genommen beschimpfe ich mich immer selber. Oder anderen sage, bist ein Arschloch. Und weil das Gehirn kann ich unterscheiden, das ist das nächste, zwischen Realität und Fiktion oder zwischen Fiktion und Realität. Das weiß also nicht, ob ich jetzt da Herrn Henschel beschimpfe oder mich, das kann das Gehirn nicht unterscheiden. Also ganz wichtig. Es ist ja wohl nicht schwer, morgen aufzustehen und gleich zu überlegen, kraftvoll reden. Und wo kann man es am besten üben? Bei den Leuten, die ihr nicht so magt oder mögt. Ne? Da geht man mal gleich ran. Ne? Und sagt, so mache ich es auch. Sag, ey, irgendwie, du musst mal, finde ich irgendwie auch klasse. So, was, wie meinst du denn das? Auf einmal kommt eine ganz andere Gesprächsführung rein. Eine ganz andere Energie. Also ganz wichtig, so, jetzt stehen wir mal alle auf. Ihr habt ja den Zettel. Jetzt sagen wir das mal zusammen auf. Da sind auch ein paar dran. Guckt drauf, einfach mal reden. So, alle mal aufstehen. So, ich fange an. Ich bin fest entschlossen, eine einflussreiche und erfreute Persönlichkeit zu werden. Einflussreiche und befreite Persönlichkeit ist ein Meister in der Kunst der Menschenführung. Auch ich werde ein Meister in der Kunst der befreienden Menschenführung und ich übe mich täglich und bei jeder Gelegenheit darin. Mein starkes Selbstbewusstsein und meine Kontaktfähigkeit erleichtern mir den Umgang mit den Menschen. Ich bin ein zielbewusster Mensch, der andere Menschen führen, begeistern und befreien kann. Wer andere Menschen führen, begeistern und befreien kann, kann auf Zwang und Druck verzichten. Ja, ist doch schon mal, gebt euch mal einen Beifall, war doch schon mal ganz gut. So normal natürlich, war natürlich nichts. Das müsst ihr lernen, ich sage euch nachher auch die Übung, die wird richtig toll für zu Hause. Also übrigens, das ist eine Kraftübung, ne? Weil wenn ich mein Potenzial entfalten möchte, ne, dann... gehört es dazu, dass ich natürlich selber eine starke Persönlichkeit bin. Okay, nochmal. Ich bin fest entschlossen, eine einflussreiche und befreite Persönlichkeit zu werden. Eine einflussreiche und befreite Persönlichkeit ist ein Meister in der Kunst der Menschen. Jetzt betonen, auch ich, ja, in der Kunst der befreienden Menschenführung, und ich übe mich täglich und bei jeder Gelegenheit darin, mein starkes Selbstbewusstsein und meine Kontaktfähigkeit erleichtern mir den Umgang mit den Menschen. Ich bin ein zielbewusster Mensch, der andere Menschen führen, begeistern und befreien kann. Wer andere Menschen führen, begeistern und befreien kann, kann auf Zwang und Druck verzichten. Ja, super, also, war das schon mal. Also, wen das okay. an die katholische Kirche erinnert hat, die hat natürlich auch das Thema von der Kümmerversion zum Ebenbild Gottes zu kommen. Also, das, er nimmt Anleihen sozusagen aus allen Bereichen. Ja, genau. Und man darf auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Man muss sich mehr von ihm inspirieren lassen. Also nicht jeder Satz würde vielleicht von jedem unterschrieben. Das ist aber nicht so der Punkt. Wir sind ja nicht in einer wissenschaftlichen Veranstaltung, sondern in einer Begeisterungsveranstaltung. Ja, na, ist doch. So ab also und für eine Regieanweisung sozusagen. Das war jetzt ein Trostpflaster für die, danke Herr Faltin, das war noch ein bisschen Trostpflaster. Also Sie seht, für die, die noch ein bisschen mit mir kämpfen. Ja. Okay, ihr könnt euch setzen, super. So, ja, gerne. Da schreibt er euch jetzt hinter Übung. Wie macht man diese Übung? Jetzt, pass auf, jetzt wird es richtig gemein. Keine Angst, machen wir nicht hier. Die Übung macht man morgens vorm Spiegel. Also das ist jetzt, warum der Spiegel, merkt euch das bitte, ist das beste Instrument zur Selbsterkenntnis. Weil ich kriege am schnellsten Feedback, ist das richtig? Wenn ich in den Spiegel gucke, kriege ich am schnellsten Feedback. Ich sehe immer meinen Zustand. Deshalb trauen sich ja viele nicht, in den Spiegel zu gucken, weil man unbewusst ja denkt, oh, Kümmerversion, lohnt sich mir heute nicht so. Ne? Also man macht ja, viele machen ja einen großen Bogen vorm Spiegel. Ne? Das ist auch unbewusst. Denkt darüber nach, also dahinter steckt was. Ne? Und ich muss mich mal vorm Spiegel mal so stellen. Einfach mal so stellen und so eine Suggestion sagen. Ich bin fest entschlossen und lächeln. Ja, so, das ist die Übung. Nochmal, der Spiegel ist das beste Instrument zur Selbsterkenntnis, weil ich da am schnellsten Feedback kriege. Habt ihr mich verstanden? Weil ich bin ja bewusst nicht so wissenschaftlich. Also es sind jetzt die ganz praktische Übungen. Ja, weil Wissen bringt uns, wisst ihr warum? Also Leute, ich mache das hier auch, das ist jetzt auch ernst. Also bei aller, Wissen bringt uns nichts. Was ist das Wichtigste? Also das Wichtigste ist die eigene Erfahrung. Deshalb sitzen wir hier 3 Stunden zusammen und üben. Die eigene Erfahrung ist wichtig. Was sagt der Psychologe dazu? Also ihr sollt sehen, ich bin noch ein bisschen gebildet. Der Psychologe spricht von Selbstwirksamkeit. Und das bringt mich in meine Motivation. Wenn ich lerne, meine Selbstwirksamkeit, also wenn ich aktiv lerne, mein Handeln zu sehen, dass das mein Tun und das zu reflektieren, dann kriege ich auch eine gute Persönlichkeit oder kann mich daran trainieren und auch kann dadurch auch mein Potenzial entwickeln. Und dafür brauche ich eigene Erfahrung und nicht Wissen. Das haben wir ja nun genug. Also die Bücher kennen wir ja alle, Filme gibt ja jeden Tag, also wir wissen ja alles. Und wir haben kein, schreiben Sie sich das bitte auf, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben nur ein Begeisterungs- und Umsetzungsproblem. Das gilt sowohl beruflich als unternehmerisch, also für die, die beruflich, also im Angestelltenverhältnis, ich sage das mal so, die unternehmerisch und eben auch persönlich. Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir wissen alles, ist das richtig? Aber auch alles. Man wird ja erschlagen. Und keiner tut was. Kümmerversion. Ja, deshalb bin ich ja hier. Das ist ja das, was mich treibt. Siehst du, danke schön. Ich kriege jetzt sogar schon die ersten Komplimente. Sonst kriege ich die erst mal nach 3 Stunden. Aber hier ist schon, versteht er das? Nochmal, wir haben kein Erkenntnisproblem. Also Wissen ist eine ganz begrenzte Ressource, wenn es um Potenzialentfaltung geht. Ich brauche die eigene Erfahrung. Und deshalb üben wir. So, also die Übung wäre gut, morgens vorm Spiegel, optimal ist vom Gehirn, alles wissenschaftlich bewiesen, also ihr seht, optimal ist 7-mal. Ne, macht es mal 4-mal, sind 8 Minuten. Ja? Und am Anfang, wie ich auch, ich hatte Schwierigkeiten, ne, mich vorm Spiegel zu stellen, mich selber zu erkennen, Also es war nicht einfach, die Übung, das werdet ihr sehen. Und dann mal auch eine Suggestion zu sagen oder überhaupt was anderes. Da sieht man schon in seinem Gegenüber, in seiner Haltung, wie man sich selber überhaupt, seine Selbsterkenntnis, wie sagt man, dass man, wie man sich selber empfindet. Ne? Das, ich habe da selber am Anfang, wie ich die Übung in Schreck bekommen. Ne? Ich dachte, ich bin ganz toll. Und auf einmal sehe ich da, ich kriege einen Schreck. Also wenn ich jetzt in eine aktive Handlung gehen muss und was vorm Spiegel sagen muss, dann habe ich ja auch meinen Körper, also alles. Sag ich, was ist denn das jetzt hier? Ich war ja auch eine Kümmerversion, also... Ihr seid ja nicht. Ne? Ich war auch eine Kümmerversion, so ist es nicht. Aber da wollte ich dann irgendwann mal raus. Trotz meiner vielen Erfolge, kommen wir noch zu. Okay, also das wäre jetzt vielleicht die Übung. Und ja, dann stellt euch bitte die nächste Frage. Es geht jetzt um Potenzialentfaltung. Ihr seht ja, bin ich bereit, heute ein neues Leben zu beginnen? Und da schreibt euch bitte auf, als Frage, das werden wir jetzt nicht beantworten, welche Rolle möchte ich in meinem Leben spielen? Welche Rolle, ganz wichtig, möchte ich in meinem Leben spielen? Also Beispiel, will ich im Leben nur ein Beifahrer sein? Das ist ja eine Entscheidung, also gar kein Thema für mich, wenn ich denn, treffe denn die Entscheidung. Will ich eine Tragödie sein? Viele sind ja eine Tragödie. Das Leben ist ja gar nichts mehr, ist ja nicht nur Kümmerversion, ist ja teilweise schon Tragödie. Oder habe ich mich mal für entschieden, entschuldigt, sorry, also Selbstbewusstsein habe ich schon ein bisschen, ich wollte denn auch ein Held sein, ein König. Das geht natürlich auch, könnte auch eine Königin mal sein. Also nochmal, das ist eine Entscheidung, die fällt man. Will ich nur in meinem ganzen Leben als Beifahrer laufen? Oder eine ständige Tragödie sein? Ich habe mich für einen Held entschieden. Macht übrigens auch mehr Spaß. Also, Leben wird dann irgendwie auch leichter. Vor allen Dingen, warum? Weil ich bin ja nicht alleine. Ihr seid ja nicht alleine, wir haben ja ein soziales Umfeld. In dem Moment, wo ich mich dazu entschieden habe, ein Held zu sein, habe ich ganz andere Leute auf einmal angezogen, die auch alle Helden waren und Heldinnen. Na, das war ja toll. Nicht, auf einmal konnte man nach vorne gehen. Ich war ja gar nicht mehr alleine. Und so viele tolle Menschen wie hier, wie ihr hier sitzt, die nach vorne wollen. Auf einmal trifft man die alle, weil man seinen Fokus mal geändert hat. Es ist nicht so, also es ist doch alles ganz easy. Dafür braucht man noch nicht mal Geld. Dafür braucht man noch nicht mal ein Seminar. Man muss hier nur einmal im Jahr zum Fighting kommen. Und wenn ich dann auch da bin, dann geht es schon in Ordnung. Also keine Sorge. Ja? So, ist das in Ordnung? Also da, ich denke, da ist eine ganze Menge Sprengstoff drin. Ja? Okay, gut. Dann gucken wir mal weiter. Dann haben wir das ganz toll. Hier, nehmt ihr mal bitte alle dieses Blatt und dann unten ein freies, dieses Blatt nach vorne. Ja? Dieses Blatt, Suggestivkraft, nach vorne. Und schreibt euch bitte auf euren Zettel, also auf dem roten Faden, schreibt euch jetzt auch Suggestivkraft, warum. Wir machen jetzt eine gemeinsame Übung. Eine gemeinsame. Mal sehen, ob wir die hinkriegen, Herr Falti. Ich bin ja sehr gespannt. Die ist an sich ganz einfach, weil ich will euch jetzt noch nicht so belasten. Weil wir steigern uns langsam. Also die Dosis erhöhe ich. Habt ihr noch Zeit? So, ganz einfach. Wir sammeln jetzt, dann schreibt euch bitte auf dem freien Zettel jetzt runter Kraftworte. Richtig, ja? Kraftworte auf dem freien Zettel. Dieses Blatt ist dafür, da ist ein Geschenk. Wir werden nachher, das könnt ihr dann gleich zu Hause heute anheften. An einer Stelle. Das machen wir gleich noch an einer Stelle, schön dann malen, ja, die euch gefällt, die ihr jeden Tag seht. Wir erarbeiten uns jetzt mal ein paar Sachen. Aber das bitte nicht, deshalb ist frei, das könnt ihr heute Abend gleich dann schön ausfüllen mit einem Marker und euch irgendwo hinhängen, wo es euch gefällt. Wie das jetzt läuft, das machen wir jetzt zusammen, okay? Also das nicht ausfüllen wäre schade, ja, weil er das gleich heute Abend zu Hause aufhängen soll. Ne? Okay, schreibt dahin Kraftworte sammeln, Kraftworte sammeln. Dann macht mal 1 bis 15 und jetzt frage ich mal, und wir schreiben die alle gemeinsam mit. Das ist wichtig jetzt. Alle gemeinsam 15 Kraftworte sammle ich mal jetzt von euch. Also was euch eine gewisse Kraft gibt. So, ich fange mal an. Verbindung. Wie bitte? Verbindung. Eine Verbindung, schreibt mal auf. 15, Verbindung. Licht, sehr schön. Wer mal laut? Ja, super. Schön, Licht. Energie. Ja, hier, siehst du, super, Energie. Gelingen. Frieden. nicht so schnell, also gelingen war, ja, wird eine ganz interessante Übung. Befreiung. Moment, gelingen war und dann war? Frieden. Wie bitte? Der Frieden. Frieden und Befreiung. Erstmal schreiben, habt ihr? Freude. Freude, sehr schön, ja. Leidenschaft. Leidenschaft, super, ja. Sieht ihr, merkt ihr, jetzt geht schon... Das war am Anfang ein bisschen dünn, merkt ihr? Keine Power hier. Liebe. Liebe, Mensch, wer hat's gesagt? Ja, hier. Hier, komm, steh mal auf, gib ihm mal einen Beifall. Liebe. Ja, wisst ihr warum? Warum? Liebe ist, hat schon eine hohe Kraft, ne? Super. So, merkt ihr, am Anfang war doch alles kümmerlich, ne? Nicht mit, keine Kraft hier. Müssen wir erst mal arbeiten gemeinsam. Sonst, ich habe hier keinen Bock, euch hier meine Kraft zu geben, sondern ihr sollt ja mal sehen, wie so eine Gruppenenergie jetzt 3 Stunden wächst. Das ist irgendwie geil. Also Entschuldigung. Begeisterung. Wie? Begeisterung. Begeisterung. Bitte aufschreiben, ganz wichtig, weil das ist eine Übung, die ist irre. Vertrauen. Super, Vertrauen. Hier ist doch, da sind schon ein paar, die kommen aus ihrer Kümmerversion raus. Guck mal, wie, merkt ihr, wie schnell das geht? Spaß. Spaß, schön. Sagt mir bei 15 Bescheid, ja? Hier hatte ich ein schönes Wort, Mut. Ist das richtig? Super. Ekstase. Oh, Ekstase, hey. Da entsteht was hier. Da ist ein Kraftbereich. Ekstase, super. Was noch? Wir haben 15, gut. So, pass auf. Noch eine. Wie? Faszination, super. So, okay, dann machen wir mal Schluss. 15 oder 16 ist egal. Habt ihr alle, ja? So, pass auf, jetzt kommt die nächste Übung. Jetzt nicht überlegen, ganz kurz, und von den 15 guckt, die euch drei Kraftwörter, die euch am meisten gefallen, die streicht an oder unterstreicht. 3, nicht überlegen, geht durch und guckt, was für euch persönlich am besten ist. 3. Nicht überlegen, einfach gucken. Habt ihr alle? Habt ihr alle 3? Marco? Ja? Super, geht ja schon gut. Faltin bin schon ganz zufrieden. Also bei anderen Leuten ist es ein bisschen länger. Oh. 3 habt ihr so. Und jetzt kommt die nächste Übung. Jetzt schreibt ihr unten, also 3, schreibt die mal auf. Also von den 15, jetzt macht er 1, 2, 3. Ja? Schreibt einfach die 3 auf. 15 macht dann Strich. Und jetzt 1, 2, 3. Ganz wichtig. 1, 2, 3, eure 3 Kraftwörter, wo ihr euch am besten mit identifizieren könnt. Habt ihr? So, und jetzt kommt von den 3, was ist für euch das wichtigste Wort? Ganz groß aufschreiben. Habt ihr? Wie bitte? Wir machen jetzt die Übung und das ist jetzt da, gute Frage, das ist jetzt, was du jetzt meinst. Das ist jetzt entscheidend. Super, gute Frage. Ja? So, habt ihr? So, sagt mir mal, was habt ihr so? Kraftworte? Das, was euch jetzt am besten, also am mächtigsten ist. Ich habe Nummer 3, Mut, Liebe und Freiheit. Ja, Befreiung. Ja, super. Und was ist dein Wichtigstes? Freiheit. Ja, ganz interessant. Mal andere, dass wir mal ein Gefühl kriegen. Liebe. Begeisterung. Spaß, schön. Ja. Wisst ihr, was das ausdrückt? Was ich jetzt gemacht habe, ist eine Übung. Ich habe, also hört jetzt zu, jetzt wäre ich ein bisschen leiser. Ich habe jetzt im Grunde genommen, denkt darüber auch nach, mit dieser Übung habe ich jetzt die Sehnsucht, die ihr momentan habt, habt ihr aus eurer Seele nach oben geholt. Das ist unglaublich. Nehmt es einfach mal hin. Das ist das, was momentan bewegt. Das ist diese Interpretation dazu. Und denkt darüber nach, nicht hier, sondern wir machen ja weiter. Aber das ist ganz wichtig, das steckt dahinter. Und da war ja jetzt eine schöne Frage. Wenn, also Beispiel für zu Hause oder im Alltag, wenn auch mal, man hat ja mal Krisen oder es geht einem nicht so gut, dann macht mal solche Übung, ja, und schaut, was denn zum Schluss übrig bleibt. Ne? Und schaut, wie wichtig das denn dieses Wort für euch ist und guckt ein bisschen, was damit passiert. Ja? Habt ihr das verstanden? So, und jetzt ist Folgendes. Jetzt habt ihr ja dieses Zettel bekommen. Und das, euer letztes Wort, ich sage jetzt mal einmal, war Freiheit oder Liebe, Spaß. Also das Kraftwort, was ihr für das ihr euch entschieden habt. Das schreibt ihr bitte jetzt nicht hier, ganz fett auf euren auf dieses Blatt und hängt es da an, wo es am besten, wo es ihr am besten immer seht. Ja. Ihr könnt, früher, ich sage mal, was ich gemacht habe, meine ganze Wohnung war voll mit solchen Sachen. Weil warum, kraftvoller kann ich ja, also das waren meine Rembrandts, das waren meine Gemälde, das waren meine Bilder. Ne? Weil ich ja Suggestivkraft, dahinter steht ja was, also besser kann ich mir ja nicht Kraft geben. Ne? Auch im Unterbewusstsein, ne? Und mein Selbstvertrauen erhöhen. Eine unglaublich machtvolle Übung. Und habt ihr jetzt schon viel Geld ausgegeben? Also ein Blatt Papier? Noch nicht. Ja, meine ganze Wohnung, Sie kennen das doch, Herr Faltin, Sie waren noch bei mir. Das ist umgefallen vor, sind nicht umgefallen, aber da war schon eine Power drin. Aber alles, da hängen solche Sachen oder auch Charts von mir, die ich dann für mich selber gemacht habe. Das waren meine Bilder. Er untertreibt. Also wenn Sie ihn besuchen, als erstes werden Sie mit den Füßen nach oben aufgehängt, damit das Blut in den Kopf kommt. Und dann ist die Wohnung nicht mit so ein paar Bildern wie hier, sondern ist sie von oben bis unten und auf dem Boden und an der Decke ist alles voll mit irgendwelchen Suggestivsprüchen, ja. Aber auch, meine eigene Vision, Ernährungsgeschichten. Alles. Also er ist wirklich, denken Sie nicht an IKEA und sowas, sondern... Das aber ist sicher eine einzigartige Wohnung. Herr Faltin, ich muss Sie jetzt aber enttäuschen, ich bin umgezogen. Sie müssen das jetzt war ja auch nicht die Wohnung, sondern die Einrichtung. Ja. Nein, ich ja nur mal von der Idee, ich bin umgezogen, aber jetzt kommt ja das. Ich habe diese Suggestiv, also diese Bilder, diese Worte, diese Suggestivworte, die habe ich in meinem Kopf als Bild. Ja, deshalb brauche ich die jetzt so nicht mehr an der Wand, ich kann die ja immer wieder abrufen. Und das ist vielleicht auch die Übung da, ich muss positive oder ich sollte positive Suggestionen im Kopf haben. Das war jetzt auch die Übung. Schaut mal die Übung nochmal. Die Idee, die erste Sache war, das Kraftwort, was jetzt zum Schluss übrig geblieben ist, das ist so ein bisschen eure persönliche Sehnsucht, die ihr derzeit habt. Ja? Und das ist natürlich toll, ne, wenn da sowas hochkommt wie Liebe. Also unter Liebe ist jetzt Allliebe gemeint, also nicht die Liebe zwischen Mann und Frau. Das ist ja furchtbar, also ich will jetzt darüber nicht reden, aber das ist diese Allliebe, ne? Das ist bei uns da nicht falsch verstehen, gemeint. Und Spaß und Freiheit. Das ist momentan, also im sehr Positiven, nach was ich mich sehne, und das solltet ihr weiter verfolgen. Dann kommt ihr an euer Potenzial ganz gut und relativ schnell ran. Weil das war so ein bisschen Sprache aus der Seele. Ich brauche diese Art, um das zu überwinden, sonst komme ich da nicht ran. Okay. Das ist, ja. So, dann, wir hatten ja vielleicht, schreibt ja bitte mal weiter, wir hatten das nächste Jahr Potenzialentfaltung, dass wir nochmal diese Begriffe klären, Ressource, also es geht um Ressource, Ressource ist, was man ist oder was man hat, ja, was man derzeit ist, was man hat, und Potenzial ist das, was man noch nicht hat, was man sein könnte. Das ist die Definition. So spricht auch Gerald Hüther, der große, bekannte und sehr geschätzte Neurobiologe. Ja? Habt ihr das? Ganz wichtig. Und das wollen wir ja entwickeln. So. Und jetzt kommt der nächste Schlüsselsatz. Die Potenzialentfaltung, und das ist jetzt müssen wir springen, Potenzialentfaltung findet außerhalb des Bekannten statt. Das ist der Schlüsselsatz. Sonst müssen wir jetzt gar nicht diskutieren weiter. Oder die, ja, aber ihr wollt ja alle, ne, deshalb seid ihr hier, das war ja auch die Einladung, war ja ganz klar definiert, freie Wildbahn, Eberhard Wagemann kommt, kann ich mich noch erinnern. Und das andere war, ne, für Menschen und Entrepreneure, die über sich hinauswachsen wollen. Das war das Angebot. Ja? Und so gehe ich auch heute mit denen 3 Stunden um. Ihr seid also da und ihr wollt über euch hinauswachsen. Deshalb seid ihr hier. Also keine Kümmerversion. Ja? So, und jetzt ist wichtig, wenn ich da raus will, also in die Potenzialentfaltung. Potenzialentfaltung findet nicht im Bekannten statt. also außerhalb meiner Komfortzone. Was heißt das mal so auf Deutsch? Ich muss aus dem Arsch kommen. Und zwar nicht nur mal eine halbe Stunde oder für drei Minuten. Und mal Schakka sagen, wenn ich nachher rausgehe, dann war das hier alles ganz toll wieder und dann geht das Leben so weiter wie bisher. Das ist hier nicht die Intention von den drei Stunden. Deshalb bin ich auch nicht hier, um das auch ganz klar zu sagen. Und das meine ich jetzt wirklich mal bei allem Spaß sehr ernsthaft. Warum? Weil wir haben eine riesen Verantwortung. Die Welt, so, das ist ja das, was Herrn Faltin und mich auch verbindet, also seit Jahren, auch was mich treibt. Die Welt, wir brauchen ja Leute mit einem riesen Potenzial, die Welt verbessern. Denn wir wissen alle, so geht es nicht weiter. So, jetzt können wir nach oben wieder gucken und sagen, alle wieder beschimpfen, oder wir fangen mal bei uns selber an. Ist das richtig? Und das ist ja gerade auch die Idee, auch des Neuen, diesen Entrepreneur. Sag ich, ich kann die Welt verändern, aber ich muss bei mir anfangen und ich kann auch durch mein Geschäftsmodell, durch ein innovatives, intelligentes Geschäftsmodell, kann ich von unten, nicht von oben, denn die Systeme sind ja schon alle krank, ich glaube, darüber müssen wir auch nicht mehr diskutieren, da verheizt man sich nur, aber ich kann von unten selber anfangen, mit meinem Geschäftsmodell, die Business machen wollen, gar kein Thema, aber auch alle hier, die alle hier sitzen, mit meinem täglichen Leben. Und das müsste sich denn mal um 360 Grad ändern. Dann seid ihr bei der Potenzialentfaltung. Ich muss raus aus der Komfortzone und ich muss raus, wie gesagt, ich muss ins Unbekannte gehen. Und warum? Der härteste Klebstoff in dieser Welt sind Gewohnheiten. Das ist das Problem, weil wir sitzen mit unserem und so weiter Schema und kommen nicht aus dem Knick. Aber erkennen das alles. Wir haben ja, erkennen tun wir das alles. Aber wir können uns für nichts richtig begeistern. Und wir müssen es dann auch umsetzen. Und das fällt uns so schwer. Und dafür brauche ich natürlich, Herr Faltin hat das eingangs gesagt, ganz gut ist ein gutes Energieniveau. Ne? Sonst falle ich ja wieder auf den Rücken. Dann dauert es, meine Sachen dauern dann immer 2-3 Tage. Ihr kennt ja die ganzen Vorsätze, die man sich so vornimmt im Leben. Ne? Was ist davon bisher eingehalten worden bei euch? Ne? Oder Weihnachten, im neuen Jahr, was will man denn wieder machen? Das hält dann 3 Tage. Ist nicht schlimm, ich will das ja auflösen. Der Geist hat es nicht trainiert. Und das, mit den Übungen kriegt er das hin. Dann brauche ich diese guten Vorsätze nicht mehr. Warum sind die so schrecklich? Was passiert denn da im Gehirn? Ich beweise mir im Grunde genommen immer, dass ich es nicht schaffe. Ich denke doch mal an die Vorsätze, Leute. Was habt ihr hier tausende von Vorsätzen also gehabt? Und im Grunde genommen beweist man sich immer damit, dass man es nicht schafft. Das ist das Problem. Deshalb der Eingang mit der Suggestivkraft, mit der klaren Tonalität, wie spreche ich, wie kriege ich überhaupt Kraft rein. Da muss ich jetzt nicht einen Marathon laufen, das ist auch gar nicht wichtig. Und warum? Das ist dieses Höhere. Weil die Welt braucht uns. Deshalb sitzt er ja hier. Weil so wissen wir alle, geht es nicht weiter. Sehr schön kann man das im Buch von Herrn Faltin nachlesen. Und das treibt mich persönlich. Ich will dazu beitragen, das ist meine Verantwortung, dass wenn ich ein großes Potenzial habe, dann gehe ich nicht, also ich habe jetzt auch genug Geld, nicht meditieren im Himalaya im 30 Jahren und ziehe mich zurück, sondern nein, ich gehe hier rein, wo die ganze Scheiße ist und leiste meinen Beitrag. Versteht ihr das? Das ist für mich, nein, das ist meine Form und das können wir alle auch. Wer alleine arbeitet, addiert, wer zusammenarbeitet, multipliziert. Und zwar jeder sofort an jeder Stelle, ob jemand hier Beamter ist, ob jemand Angestellter ist, ob jemand Student ist, ob jemand Unternehmen, also Entrepreneur ist und. Das ist völlig egal jetzt. Und die Kunst ist es, wenn ich es schaffe, für etwas Höheres zu arbeiten als für mich selber, ne, dann habe ich diese Energie, weil ich dann einen ganz anderen Zugang habe. Ich bin jetzt mal... Ein Zugang zum morphogenetischen Feld, wenn ihr davon schon mal was gehört habt, ist jetzt nicht das Thema, aber das ist so ein bisschen in diese universelle, in diese Schöpferkraft reinkommen. Und das hat der Herr Faltin gleich am Anfang geschrieben im Vorwort. Ne? Was war der Leitfaden? Im Grunde genommen steht der rote Leitfaden drin. Erkenne dich selbst. Ist das richtig, Herr Faltin? Erkenne dich selbst, werde der du bist. Das ist doch die Aufforderung. Gut, so, Sie wollen dazu jetzt nichts sagen. Ich wollte Sie jetzt ins Spiel bringen. Nein, Sie machen. Nee, ich meine nur, also, weil das, ne, das ist der rote Faden, da steht es vorne drin. Erkenne dich selbst, erkenne den Entrepreneur in dir, erkenne den Menschen in dir und werde der du bist. Aber da musst du Das kann nicht in der Situation so bleiben, wie es ist. Deshalb haben wir ja als Überschrift geschrieben, wenn ihr euch erinnern könnt, mein neues Leben beginnt oder so ähnlich. Ne? Ich bin bereit. Und ihr kriegt jetzt alle Übungen. Ist doch toll. Die kann man in den Alltag integrieren. Die machen Spaß. Die geben euch Kraft. Das könnt ihr mit euren Partnerinnen machen. Viele, das weiß ich ja aus Deutsch, wo ich das mache, die übernehmen die Übungen in ihre Programme rein mit Führungskräften und. Sagen, war man das ja alles so einfach? Sag ich, ja. Warum? Weil ich komme ja nicht aus dem Bereich. Und ich erkenne halt den Status quo nicht an. Das ist das ganze Geheimnis. Also muss ich mir dann immer Gedanken machen, was gibt es? Einfacher, besser, verstehe mal, wirksamer und. Das ist ein Teil meiner Kraft oder meiner Triebfeder. Das gilt auch für euch. Mal einfach euren Status quo mal nicht anerkennen. Kommen wir aber noch zu. So, was ist, jetzt vielleicht schreibt euch bitte den Satz noch auf. Für einen Menschen, also die größte Befriedigung eines Menschen ist, sein Potenzial zu entfalten. Ist das nicht eine schöne Aufgabe? Und vor allen Dingen das Schöne ist, die kann jeder für sich selber lösen. Ist das nicht schön? Alleine, mit Partnern, mit den Kindern und. Das ist ja das Tolle. Herr Faltin hat es ja schon gesagt, das geht hier nicht um irgendwelche Ideologie, sondern es geht um ganz normale Dinge, die wir aber machen müssen, um unser Potenzial zu entfalten, aber für das Höhere, um dazu beizutragen, dass ich die Welt oder die Gesellschaft verbessere. Nicht? Also der Mensch hat die größte Befriedigung, wenn er sein Potenzial ausnutzt. Und es geht jetzt nicht um Spitzensport und Extrem und. Ja, sondern es geht einfach um den Alltag, darauf kommt es mir so an. Und alleine mit dieser Fokussierung, mit dieser Konzentration, ab wenn ihr heute rausgeht, werdet ihr sehen, euer Leben wird ganz anders sein. Ich kenne das ja, mache das ja nicht erst gestern. Ich sage, das habe ich noch nie erlebt, war Vorträge, 1000 Bücher gelesen, auf einmal geht es ab bei mir, in 3 Stunden. Ja, Leute, warum? Weil ich das alles nicht gelernt habe. Ich habe dann einfach mal gesagt, so kannst du doch nicht weitergehen und habe dann selber natürlich mit meinen Erfahrungen gesagt, okay, ich muss mein Leben verändern, so will ich nicht weiter. Wie komme ich an die Ressourcen ran? Und bin dann sehr mutig in jede Falle und jedes Fettnäpfchen getappt, was man so machen kann. Warum? Jetzt kommen wir dazu. Ne? Die Potenzialentfaltung findet nicht im Bekannten statt. Also muss ich ins Unbekannte gehen. Was heißt denn das? Ich muss in meine Ängste. Ich muss in meine Ängste. In dem Unbekannten ist Chaos. Da ist Unsicherheit. Da ist aber auch Freude. Da ist Risiko. Da ist im Grunde genommen das ganze pralle Leben drin. Aber ich muss in meine Ängste. Angst ist eine Katastrophe fürs Gehirn. Jetzt versteht er so langsam, warum ich über Kummerversion rede. Das hat einen ganz anderen Grund, weil das Gehirn gar nicht trainiert ist. Angst ist eine Katastrophe fürs Gehirn. Und wie komme ich am schnellsten aus meiner Angst raus? Ist so einfach. So einfach. Indem ich mein Potenzial entfalte. Ist das geil? Ich komme aus meinen Ängsten so schnell raus, indem ich mein Potenzial entfalte. Was muss ich dafür tun? Ich muss nur jetzt eine Entscheidung treffen. Warum muss ich Entscheidung treffen? Immer, wenn ich eine Entscheidung treffe, bin ich immer im Handeln. Das ist der Schlüsselsatz. Treffe ich Entscheidung, welche auch immer, bin ich immer im Handeln. Das heißt, ich bin in einem aktiven Zustand. Das ist ganz wichtig. Und bei mir war es so, um wach und konzentriert zu bleiben, also wir sind jetzt bei der Potenzialentfaltung, habe ich mir große Herausforderungen gesucht. Wenn man nicht große Ziele hat, was ist denn das Problem bei den kleinen Zielen? Ist ja alles richtig. Bei den kleinen Zielen ist das Problem, ich strenge mich da nicht so viel an. Deshalb habe ich mir immer große Ziele gesucht, also große Herausforderungen. Und zwar bei mir war es, also auch unternehmerisch, jetzt nicht nur sportlich, und da war immer ein Thema, ich kann es schaffen oder ich kann es nicht schaffen. Und ich habe mich schon so oft blamiert, also ich bin da durch mit meinen Ängsten. Seht ihr das? Also ich kann es schaffen oder ich kann es nicht schaffen. Das Spiel bleibt immer. Dadurch natürlich eine Riesenspannung da. Also Beispiel, ich will jetzt nicht zum Mond laufen, das kann man nicht schaffen. Aber so bin ich zu meinem ersten, wenn ihr das kurz wissen wollt, Ironman gekommen. Also alles nur durch Zufall bei mir. Ne? Ich mache einmal im Jahr was, wovor ich Angst habe. Das ist eine ganz wichtige Übung. Ich mache einmal im Jahr etwas, wovor ich Angst habe. Und durch Zufall, weil ich das fokussierte, hat ein Freund angerufen, der war auch schon mal jetzt, der Marcel Heinig. Und also das ist der so, die deutsche Schulmedizin, Sportmedizin auf den Kopf gestellt hat. Mit 27 ist er Weltmeister im zehnfachen Ironman geworden. Nur mal, dass Sie eine Vorstellung haben, was möglich ist, ohne viel Training. War ein bisschen der Mentor, können Sie mal im Internet gucken. Also unglaubliche Sachen passiert. Also im Raum des Geistes gibt es ja keine Grenzen. Die Grenzen setzen wir uns selber. Und was behindert, was begrenzt uns so? Unbewusst unsere Ängste, das ist das Problem. Wir trauen uns nicht zu, Leute. Katastrophe, deshalb Kümmerversion. Einfach Katastrophe. So, und der hat mich dann angerufen, der Eberhard, Ironman, ich fahre nach Lanzarote. Also ich war, das war nicht Thema, sagt er, wie meinst du das? Ist ja toll. Und dann ruft er mich 3 Tage später an, also so eine Zufälle, und sagt, Eberhard, ich habe dich beim Ironman in Lanzarote angemeldet. Sag ich, ey, Marcel, hast du, also ich sag mir jetzt mal, so ist ja ein Freund, hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank? Also so als Freund, alle Tassen im Schrank? Sag ich, du, ich kann nicht schwimmen. Schwimmen habe ich Angst. Also ich gehe nach 5 Minuten friere ich. Ich kann, kennt da 10 Meter Brust schwimmen. Also mehr nicht. Radfahren kann ich gar nicht. Auf dem Rennrad sitzen muss man in diese Clips rein. Verstehen wir auch nicht. Jetzt kann, das war auch nicht so schlimm. Dann meine ich noch naiv, Marcel, wann ist denn der Ironman? So mal gefragt. Ja, der ist im Mai in Lanzarote. Sag ich, hast du das jetzt November? Also in 4 Monaten soll ich da zum Ironman? Ich kann das ja gar nicht. Nur das war der erste Schritt. Ne? So, ich kann nicht schwimmen, schwimmen muss man am Atlantik. Übrigens, wird also noch schlimmer, wird ja noch schlimmer. So, ich habe dann natürlich, was war am Anfang, Ängste, nee, geht nicht und. Schwimmen war bei mir, ne, 5 Minuten Wasser, also Wasser ist überhaupt nicht mein Thema. Wäre ich kalt, ich kriege auch blaue Lippen. So, dann hat es aber irgendwie umgeschwommen, so ein bisschen irgendwie in so eine andere, weil der auch so eine Dynamik hatte. Dann kam irgendwie, warum soll ich es nicht mal versuchen? Das war denn meine, warum soll ich es nicht mal versuchen? Was habe ich dann gemacht, ganz seriös? Ich habe mir natürlich sofort einen Trainer genommen. Ne? So, weil ohne Trainer, also ihr seht, ohne Gegenüber kann man übrigens Potenzialentfaltung, ohne ein Gegenüber kann man sich nicht entwickeln. Ja, das ist ganz wichtig. Wir brauchen ein Gegenüber, ein Coach, ein Lehrer, was auch immer. Sonst kann ich mich nicht entwickeln. Und sehr gute Lehrer haben sehr gute Schüler und sehr gute Schüler haben sehr gute Lehrer. Ohne ein Gegenüber kann ich mich nicht entwickeln. Warum? Ich muss mich konfrontieren. Und die meisten können eins nicht, das mache ich in meinen Workshops, das ist die erste Übung, Kritik, Konflikt und Feedbackfähigkeit. Kritik, Konflikt und Feedbackfähigkeit, die muss ich üben. Also auch bei Führungskräften übrigens. Wir sind jetzt hier nicht so, bei Führungskräften können die alle gar nicht. Bei Manager, also alles ganz schlimm. Das Üben, muss ich mit denen üben. Gibt es tolle Übungen, nicht einfach, machen wir jetzt hier nicht, keine Angst. Ja, aber ich muss lernen, mich zu konfrontieren. Sonst kann ich mein Potenzial nicht entfalten. Und dafür brauche ich ein Gegenüber. Wie bitte? Eine Resonanz. Ja, eine Resonanz, sehr schön. Genau, eine Resonanz. Und zwar also sehr oft. Auch mein soziales Umfeld, kommen wir auch noch zu. Wie baue ich das auf? Sonst kann ich mich nicht entwickeln. Brauchen Sie viele Feedback? Ja, Feedback. Positiv, negativ, ne, weil wir haben ja auch Angst, Kritik zu üben, gucken uns denn nicht in die Augen und. Also ist im Management, in der Wirtschaft ganz schlimm bei Unternehmern, sage ich, gucken Sie mich doch mal an. Können die nicht, haben sie nicht gelernt. Natürlich alles Verhaltensmuster aus der Kindheit, nicht die fest drin sitzen. Ne, Glaubensmuster hängt ja alles drin im Körper. Ist ja alles so fürchterlich. Aber kommen wir ja raus jetzt. Ist ja so fürchterlich, aber kommen wir jetzt ja raus. So. Und da war also, wie gesagt, habe ich mir einen Trainer gesucht und jetzt ist Folgendes passiert, das ist jetzt ein Witz. Jetzt hat sich das da rumgesprochen in dem Sportclub, da ist ein junger Mann, ein Trainer, ich bin dann Elixir, es hat sich dann rumgesprochen, weil da haben die einen Trainer gesehen und im Becken jemand, der nicht schwimmen konnte. Und der Trainer hat dann natürlich mit mir richtig gearbeitet, weil der hatte ja ein großes Ziel, aber ich konnte nicht schwimmen. Also 10 Meter, 20 Meter. So, und jetzt ist Folgendes passiert, ich lache mich tot. Dann haben die den Trainer gefragt, nicht mich, weil ich bin ja, Entschuldigung, also Anfänger im Schwimmen, haben die den Trainer gefragt, du so und so, was macht der denn? Oder warum übt der denn da? Da hat der gesagt, das hat der noch gar nicht so mitbekommen, also nochmal 4 Monate Zeit. Ja, der, ich trainiere den, ich konnte nicht schwimmen, ich trainiere den zum Ironman. Das sind 3,8 Kilometer Schwimmen. Ja? Ich trainiere den zum Ironman. Das haben die alle so gemacht. Also zum Trainer, da sag ich, hieste, das Thema war dann nicht mehr bei mir, es war beim Trainer. Ne? Die haben gesagt, das ist unverantwortlich, übliche, geht nicht und, und. Ne? Aber, also der hat richtig Ärger bekommen immer. Ist unseriös und. Aber ich bin immer ein bisschen besser geworden. Und mein Bild war klar, wenn ich da in diesen Ozean springe, ja, ich komme da irgendwie durch. Das war mein Bild. Und bin dann immer besser geworden. Immer ein Stückchen. Hab das denn gerade so geschafft, dass ich denn da schwimmen konnte, auch Kraul. Warum im Schwimmen, muss man wissen, da ist ganz gut, wenn man Trainer hat, weil da geht es um viel Technik. Ne? Wenn man die Technik hat, bin ich jetzt nicht so Kraft, mehr Kopf bei mir, dann kann man da ganz gut, also halbwegs da durchkommen. Gute Zeiten bei mir nun nicht, aber ganz gut durchkommen. Und man verliert nicht so viel Kraft, weil man dann ja noch 180 Kilometer Rad fahren muss und dann noch einen Marathon laufen muss. Pass auf, und jetzt kommt der Hit. Dann sage ich so Bekannten, ja, oder auch die so in der Ironman schon gemacht haben, das war jetzt der nächste Schlag, habe ich gesagt, ja ich mache jetzt mal einen Ironman, ist ja toll, dann fragt man natürlich, wo denn? Dann meinte ich so völlig naiv in Lanzarote. Dann war da Stillschweigen in der Leitung. Warum? Weil Lanzarote ist noch, der ist der härtere Ironman als in, ihr kennt ja diese große Weltmeisterschaft in Hawaii, ne, da ist ja immer diese Ironman-Weltmeisterschaft, und der ist noch härter. So, also das war denn mein Bild, das war mein erster Ironman. So, und das war denn, ich will nur mal sagen, wie man denn auch an so eine Sachen rankommt durch sein Umfeld, und habe den dann auch geschafft. Ja, und war dann natürlich danach, das ist ja ein Glücksgefühl, was man gar nicht beschreiben kann. Ne? Und dieses Glücksgefühl, jetzt kommen wir an sich, die Story hat ja einen Grund, dieses Glücksgefühl anker ich. Als Bild. Das machen die wenigsten. Diese Ressource nehme ich mir, ich bin noch nicht blöd, ich mache es da nicht, um da mich verrückt zu machen, sondern dieses Bild, so hole ich mir im Grunde meinen Lohn ab. Dieses Bild, wenn ich da durchs Ziel laufe, völlig euphorisiert, es geschafft zu haben, dieses Bild ankere ich mir als Bild. Und das rufe ich dann ab, wenn ich es brauche. Wenn ich mal ein bisschen ängstlich bin, wenn es mir nicht so gut geht und. Habt ihr das jetzt verstanden? Und diese Bilder habe ich dann im Kopf, und kann damit denn ganz gut komme dadurch ganz gut durchs Leben oder habe dadurch eben viele außergewöhnliche Leistungen gebracht, die sonst sogar auf die Idee kommt erstmal gar kein Mensch, und die kann man dann auch gar nicht leisten. Das findet ja außerhalb des Normalen statt. Das ist aber alles möglich. Über diese Art, über diese Bilder. Nochmal, ich wiederhole. Oh, ich bin ja gut, ich wiederhole sogar. Bilder, das ist jetzt der Schlüssel, ne? Bilder führen die Gedanken, ne, zum Handeln. Wenn ich ein Bild habe, geht es in meine Gedanken. Das kann man jetzt alles neurowissenschaftlich erklären. Da bräuchte ich jetzt eine Stunde, aber schade, dann würden wir die anderen Übungen nicht machen. Ich muss das auch nicht verstehen, ich muss nur tun. Also Gedanken, mal die ganzen Bücher übersetzt, Gedanken, also innere Bilder, innere kraftvolle Bilder führen mein Denken zum Handeln. Also im Grunde genommen ein geiles Leben, was ich habe. Warum? Weil meine Bilder führen mich zu meinem Handeln. Das heißt, ich habe ein Bild und weiß, dass das so dann läuft. Da brauche ich gar nichts mehr tun. Wenn ich mein Leben rückwirkend zurückgucke, wie ich damit mal angefangen habe, ist alles auch so passiert, wie meine Bilder waren. Sorry, ne? Und das gibt mir heute natürlich eine unglaubliche Leichtigkeit und, was viel wichtiger ist, ein unglaubliches Vertrauen. Deshalb kann ich diese Hochleistung bringen. Weil ich ein Vertrauen zu mir selber habe, haben die meisten übrigens nicht. Dieses Urvertrauen zu sich selber. Und deshalb braucht man große Herausforderungen und muss auch mal an seine Grenzen, sonst kann ich mein Potenzial nicht entfalten. Wie bitte? Ja, natürlich. Aber entscheidend ist ja, also sehr gute Frage mit dem Misserfolg, ich speichere mir natürlich meine guten Bilder. Warum soll ich jetzt mit meinen schlechten rumlaufen? Das ist ja die Kunst. Ich sag mal, aus so einem, ist ein Heilungsansatz, den wollen wir jetzt mal hier nicht besprechen, ist aber ganz einfach, wenn ich meine schlechten Bilder, also ne, mein Wert, also durch sehr gute, kraftvolle Bilder, wie sagt man, in meinen Kopf kriege. Ja? Denn überflute ich meine anderen Sachen. Das ist also ich bin dann quasi der Regisseur meiner eigenen Programme durch die Bilder. Weil das Gehirn kann nicht unterscheiden, das ist jetzt vielleicht die Aussage, ob es vor 10 Jahren war, heute war oder gestern. Das ist diese zeitliche Dimension hat das Gehirn nicht. Deshalb kann ich ja so toll mit dem Gehirn so kraftvoll arbeiten. Auch richtig. Es ist richtig, aber es ist sehr gut aus der Sie fordern mich jetzt, der Neuroplastizität ist wichtig. Ich brauche dieses Bild und muss es immer mit einer Emotion verbinden. Ja, mit einem Gefühl. Wie bitte? Ja, ich will jetzt, wichtig ist nochmal, wir sind hier, um Übung zu machen. So, ich muss aber ganz gut die Frage, ist ja auch zugelassen, ich muss nach Möglichkeit mein Bild immer mit einer Emotion verbinden. Das ist vielleicht nochmal so ein Hinweis. Und das kann man sich ja dann lösen. Ich habe das ja nur mal als Beispiel gebracht, wie ich es mache, an diesem Beispiel. Ja, das kann jeder für sich selber machen. Wir machen nachher noch eine Übung, die Sie noch mitbekommen. Also es geht dann hier noch richtig ab. Ja? Aber das ist vielleicht mal davor noch mal ganz wichtig, dass wir mit uns ein bisschen vertraut machen mit dem Thema Potenzialentfaltung. Und ich muss also große Herausforderungen, sollte ich große Herausforderungen haben? Weil ich strenge mich dann mehr an. Es geht noch mal nicht um Erreichen. Seht ihr? An sich erreicht man keine Ziele, sondern man erzielt nur Abweichungen. Aber ich brauche das Ziel, um mich auf den Weg zu machen. Das ist ja an sich die größte Glücksformel, ist ja, das kommt glaube ich aus dem Buddhismus, der Weg ist das Ziel. Ne? Aber ich brauche ein Ziel, also einen Punkt, sagt der Yogi, nimm dir einen Punkt und du kannst die Welt aus den Angeln heben. Also ich brauche einen Punkt, also ein Ziel, ne? Aber ich muss es nicht erreichen. Aber sonst mache ich mich nicht auf den Weg. Ganz, ganz wichtig. Und wenn mein Ziel oder meine Herausforderung größer ist, nochmal, ich muss sie nicht erreichen, wir sind hier nicht, dann strenge ich mich mehr an. Das ist ganz wichtig. Die meisten strengen sich ja nicht an, ganz einfach, weil sie einfach unbewusst zu kleine Ziele haben. Weil wenn ich große Ziele habe, muss ich ja aus meiner Komfortzone raus, ich muss ins Unbekannte, ich muss mich mit meinen Ängsten konfrontieren, mit der Unsicherheit und, und. Warum sage ich Ihnen das alles? Das ist ganz interessant. Warum habe ich mir diesen Zugang zu diesem sogenannten Extrem geholt? Ich brauche, das werden wir nachher vielleicht nochmal besprechen, dieses Phänomen Extrem. Warum brauche ich das? Weil alles, was wir tun, aber auch alles, jede kleinste Entscheidung findet nur in Ungewissheit statt, also in Unsicherheiten. Also gerade auch im Management, in den Führungsetagen. Alles, was getan wird, findet sich doch nicht in Geschäftsmodellen oder in Konzepten und strategischen Sachen wieder. Die sind wichtig. Aber alles geschieht unter Ungewissheit und unter Unsicherheit. Wenn ich mich mit diesem Thema anfreunde, auch in meiner eigenen Arbeit, dann lerne ich besser auch mit extremen Sachen, also so, das ist dann mein Weg gewesen, durch diese extremen Sachen kann ich natürlich in Ungewissheit wesentlich bessere Entscheidungen treffen. Auch große, die habe ich ja gemacht. Nur mal ein kleines Beispiel, wer es nicht weiß, ich habe das hat ja, glaube ich, so viele haben es in der Welt nicht geschafft, ich habe einen industriellen Kern gerettet. Ne? Also wenn ihr industriellen Kern ist, Glashütte. Kennt ihr ja diese Nobel. Ich habe einen industriellen Kern gerettet. Also weltweit gibt es nicht so viele Menschen, die einen industriellen Kern gerettet haben. Und ihr kennt ja alle Glashütte, ne? Die Luxusuhren. Ich habe das ganze Tal da gerettet. Wie? Nee. Wer war das? Wie als Berater? Das war jetzt eine Beleidigung. Ich war da Geschäftsführer. Also ich habe da alleinvertretungsberechtigt. Ich war ein Himmelfahrt. Ist eine Geschichte, steht im Spiegel. Nein, ist auch, verstehen uns, nur ist doch toll, auch steht alles im Spiegel, aber da war ich also, es war ein Himmelfahrtskommando, aber ich war da allein verantwortlich, also es hing nur an mir, es ist an sich eine Geschichte für sich, nur mal, die hat heute einen Wert von über 1 Milliarde, denn kennt ihr Lange und Söhne, im Luxuswert ist die Firma, also mal von der Positionierung, das war natürlich eine riesen Herausforderung, die steht im Luxusranking bei der Wirtschaftswoche, Glashütte und Lange und Söhne, jetzt glaube ich beim vorigen Jahr, steht vor Porsche, also Milliardenkonzern und alles sowas, ne, an 1 und 2 im Luxusranking europaweit von Luxusmarken. Oder? Warte mal, es geht. Und dann, ich will nur mal, wenn es euch interessiert mit dem Bild, dann habe ich in Genf ist die Uhrenmesse. Also da, Luxus, sowas hat man, da muss man mal hin, sowas hat man noch nicht gesehen. Also ein Überfluss an Luxus, an Uhren, Weltuhrenmesse, sowas muss man mal hin, sowas hat man noch nicht gesehen. Ich habe mich da auch angemeldet, ich hatte aber nichts. Da ist also diese ganzen großen Firmen, die Traum, ich war da auch da. Ich habe da irgendwie noch einen Platz bekommen, 3 Quadratmeter, die waren schon ausgebucht, irgendwie bin ich da reingegangen, ich wollte rein, warum wollte ich rein? Und dann habe ich gleich erstmal eine Pressekonferenz einberufen. Ich hatte aber nichts, nichts. Waren 150 vor der Presse. Dann haben die mir noch, Herr Feitin, es war so interessant, dann haben die mir noch einen Medienprofi hingesetzt. Ja, also nebenbei, nicht auf mich muss man nicht aufpassen, ich kann das schon, aber der soll, weil ich keine Ahnung hatte, der sollte das irgendwie so machen, was er da so sieht bei den großen Pressekonferenzen, da sind diese hochbezahlten Medienprofis aus den Abteilungen, die schnappern dann ein bisschen und so weiter. Dann hat der da irgendwie gesagt, den habe ich erstmal gleich unterbrochen, weil ich war heiß. Ich war heiß, ich hatte aber nichts. Ich war aber heiß, ich hatte ein Bild. Also ich hatte den größten Schatz. Ich hatte nichts, aber dann habe ich den erstmal unterbrochen und sage, Entschuldigung, das war so langweilig. Ich dachte, ich muss die 150 Medienvertreter, das ist die Chance meines Lebens, die muss ich irgendwie emotional jetzt kriegen. Die kriege ich dann nicht, hallo, mir geht schlecht, wir arbeiten hier ums Überleben und ich weiß nicht, wie ich den nächsten Monat die Löhne bezahlen muss. Ach, Produkte, neue habe ich auch nicht. Also alles fürchterlich. So habe ich mich doch dann nicht hingestellt, ich hatte aber nichts. Aber ich sage, das ist die Chance meines Lebens. Und dann bin ich aufgestanden. Werde ich nicht vergessen, es war die Rettung. Da bin ich aufgestanden, habe mich erst mal selber angegriffen, das ist immer wichtig. Sag ich, Leute, was ich euch jetzt erzähle, ich weiß, vorbereiten den Schmerz. Das ist wie so eine Operation. Sag ich, ich weiß, ihr werdet mich jetzt für verrückt erklären. Und so macht man das. Und denkt bitte auch, ich verstehe das auch alles, das wird auch, was ich jetzt sage, alles so unglaublich, man kann es an sich nicht verstehen. Also habe die richtig gut vorbereitet, dann war ich, dann merkte ich, dann bin ich jetzt in meiner Kraft, weil ich das Bild hatte. 150 Leute, alle schön mitgeschrieben, so, und dann, pass auf, und dann sag ich, ihr sagt, und dann sage ich, pass auf, und jetzt bin ich nackt, da muss man nackt sein, also sich voll hingeben, ins Unbekannte gehen, sage ich, pass auf, Leute, und ihr könnt mich jetzt auch alle beschimpfen, mich für verrückt erklären, könnt da alles machen, aber ich möchte euch das trotzdem mal vorher sagen. Und ich habe, und dann bin ich hingegangen, ich habe eine Vision, also ein Bild. Und ich habe nicht gelogen, ich habe eine Vision, das habe ich 3-mal wiederholt. Dann war es schon ruhig. Dann haben die erstmal ihre Blätter abgelegt, also dazu ein Schreiben, sage ich, oh super, sind sie aus dem Kopf raus, jetzt kriege ich die richtig im Gehirn. Weil die denn nicht, wenn die schreiben, sind sie da im Kopf, linke Hirn, das ist scheiße für mich. So, also in die Emotion rein. Sage ich, ich habe eine Vision, habe ich mich dahingestellt. Ich hatte nichts. So, und jetzt kommt. Also jetzt kommt der Hit. Ich baue, und das stimmt, ich habe vor, nicht gelogen, Bild, ich baue die teuerste Uhr der Welt. So stand ich da. War Ruhe. War völlig Ruhe. So, pass auf, so, dann war Ruhe, dann habe ich diese Ruhe genutzt, weil jetzt kommt der, was passiert jetzt beim Gehirn, jetzt fängt es an, Fragen, Zweifel, kennt er doch alles. Wie geht es, sind sie verrückt? Das Ding habe ich erstmal gleich neutralisiert. Da habe ich gesagt, ich will das auch erklären. Also was habe ich da reingemacht? Also das Bild verbunden mit einer Geschichte, ganz einfach. Dann komme ich in die Emotion. Ne? Jetzt war Ruhe und jetzt wollten die von mir natürlich eine Geschichte hören. Wahrscheinlich. Ne? So habe ich die Geschichte erzählt, ganz einfach. Ihr müsst euch vorstellen, also das Bild, also voll auf die rechte Gehirnhälfte gegangen, stellt euch mal bitte vor. Da habe ich erstmal 3 beschimpft. Das ist so meine Art, 3 gute Journalisten, die, sage ich, entschuldigen Sie bitte, können Sie sich das vorstellen? So, ne, mal angesprochen. Können Sie sich mal rausgeholt, 3 rausgeholt ein bisschen. Können Sie sich das vorstellen? Sag ich, da müssen Sie jetzt mal ein Bild haben. Haben Sie mal ein Bild, nicht nur schreiben. Also nicht nur links schreiben, sondern mal jetzt mal ein Bild mal zuhören. Können Sie sich das vorstellen? Ich brauche jetzt auch mal Ihre Energie. Wenn Sie jetzt Zweifel haben, können wir hier nicht weitermachen. So habe ich die denn alle mal, so, ganz einfach so. Dann ging das weiter, dann habe ich eine Geschichte erzählt. Sag ich, wie könnte denn das aussehen? Sag ich, ihr müsst euch vorstellen, diese Uhr, also man ist ja Hand, Werk, also wie sagt man, Manufaktur, diesen Gedanken hochgeholt, also diesen handwerklichen Gedanken, das ist ja immer spannend, kommt übrigens immer mehr zurück, ne, weil wir Sehnsucht nach solchen Werten wieder haben, nach Orientierung nennt man das. Habe ich denen gesagt, pass auf, jetzt, diese Uhr, da muss man eine Anzahlung leisten. Also habe ich erstmal gleich mit dem Geld angefangen. Da muss man gar nicht eine Anzahlung leisten. Wenn man die Anzahlung bekommt, läuft aber Folgendes, es läuft ab wie die Geburt eines Kindes. Wieder ein Bild. Dann sage ich, wer das ordert, obwohl ja noch gar nichts ist, ich mache das jetzt mal kurz, der bekommt immer sukzessive genau den Fertigungsstand übertragen. Also er erlebt quasi seine eigene Geburt, seine eigene Uhr. Ist das geil? Da waren die alle ruhig, haben wir noch nie gehört. Ja, einfach so, ist ja nur irgendwie so, das erlebt ihr, das wird richtig dokumentiert, das heißt, ihr seid im Grunde nur mit, ihr seid verschmolzen mit eurer Uhr. Und dann habe ich ausgeholt, jetzt mal, was die Presse dann geschrieben hat, das ist ja verrückt. Dann wusste ich, jetzt hole ich aus, jetzt gehe ich richtig in die Köpfe rein und sage, was ist das Besondere, was an dieser teuren Uhr noch dranhängt, wenn die fertig ist? Und das fanden die geil, völlig banal. Da hängt ein Business Class Ticket weltweit für 2 Personen dran, ja, und dann Übernachtung im Taschenbergpalais, also in Dresden, und dann natürlich Besuch beim Geschäftsführer, dann wird die Uhr in einer feierlichen Zeremonie, also in einem Ritual übergeben. Ich habe das dann genannt, den Golden Touch. Faltin, ne? Nicht schlecht, oder? Ich denke jetzt gerade an Ihren Tee, aber das passt jetzt hier nicht so. Den Green Touch, hier kommt schon, sehen Sie, den Golden Touch. Und wie bitte? Ja, na gar nicht, hatte ja nichts, das war nur das Bild. Naja, aber irgendwann müssen ja mitarbeiten, Damen oder Herrenuhr? Oder ja, erstmal so gesagt, ja, das wird dann erstmal, Herren, ist, der Markt ist größer und dann der Herren, das sind jetzt schon zu viel Fragen, das war auch nicht das Thema. Ich würde doch gerne vorstellen, nachher das Endprodukt. Ja, ich will nur mal, dass Sie nur mal das Bild, das, ich glaube, das habe ich jetzt gar nicht gesagt, haben die mich, glaube ich, gar nicht gefragt, ob es jetzt eine Herren oder Dame, die fanden das alle so toll, haben mitgeschrieben. Ich habe dann auch aufgehört, weil ich sage, Leute, mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Und ach so, und dann habe ich noch eine Bitte, ihr habt es jetzt, dann habe ich voll losgelassen, weil ja da waren ja die alle drin, FAZ, also alles habe ich nochmal richtig voll losgelassen, sage ich, Leute, und noch was, ich habe jetzt eine Bitte, ihr habt es in der Hand, ich habe mich jetzt hier nackt gemacht, so ist es, ich weiß, kann man so sehen oder auch nicht so sehen, also im Grunde habe ich nur mit mir selber gesprochen, braucht die ja gar nicht, die mussten mir nur schreiben, nur mal vom Bild. Sag ich, ihr habt mich nackt gemacht, also es ist wichtig, ins Unbekannte gehen, dann sind sie nicht, der größte Schutz ist, wenn man sich nackt macht, ins Unbekannte geht, der größte Schutz, also übertragen auf euch, die Unsicherheit, die man hat, die ich ja auch habe, ist der größte Schutz, den man hat, wenn man das versteht, die ganze Auflösung von dem Spiel. So, und dann habe ich gesagt, ihr habt es jetzt in der Hand, ob er so oder so schreibt. Geht das auch dafür, wenn das Video später auf YouTube auftaucht? Wie bitte? Was denn? Sich nackt zu machen und richtig irgendwie ins Unbekannte zu gehen. Wie jetzt bildlich? Also das ist ja erstmal was, das Sie tatsächlich in der Praxis tun. Das ist jetzt nicht nur bildlich, das tun Sie ja in der Pressekonferenz. Und ich stelle mir vor, ich weiß jetzt nicht. Das war ja vor 20 Jahren, genau, da gab es. Ich stelle mir vor, wie man das ist ja heute, jemand hält da die Kamera drauf und das ist auf YouTube, bevor Sie Papp sagen können. Und das wird kommentiert, bevor Sie überhaupt. Ja, also was man, ist das wirklich heute ein. Das ist immer, also ja, das ist ja nicht nackt, ich habe einfach, das ist jetzt nur meine Worte, ich habe einfach gesagt, Leute, ich übertreibe jetzt ein bisschen, dass es in die Köpfe geht, ich habe das schön ganz seriös gemacht, ich habe gesagt, pass auf, es ist jetzt, liegt in eurer Hand, ist ja mit, ich wollte das jetzt nur ein bisschen plastisch darstellen, aber es liegt in eurer Hand, ob ihr so oder so schreibt, weil ihr könnt aber ein Teil einer großen Geschichte in Deutschland werden, dass wir hier gemeinsam, also geben, ne, gemeinsam die deutsche mechanische Uhrindustrie retten. Ich weiß, das liegt nicht in meiner Hand. Das liegt jetzt in eurer Hand, weil ihr habt die Macht, nicht ich. Ich habe einfach die Macht mal abgegeben. Ihr habt die Macht, nicht ich. Wer bin ich? Ich bin hier ein kleiner Geschäftsführer, der hier jetzt das Ding nach vorne bringt und wir können aber hier Geschichte schreiben. Und dann kamen die, da waren ja auch Medien, ist auch, die haben andere Interessen, ne? Da gab es ja noch andere Interessen mit Uhren, mit jemand, die da gekauft sind. Was meinst du, was da alles läuft? Da kamen die dann zu mir, Herr Wagemann, machen Sie sich keine Sorgen. Kriegen wir schon alles hin. Das heißt, ich habe quasi diesen, das will ich ja nur rausarbeiten. Ich habe im Grunde genommen das Erlebnis oder das, was ich tue oder die Bewegung, die habe ich live gemacht. Das kann man auf alles übertragen, auf, mit anderen Differenzierungen. Und habe dann natürlich dadurch einen Hype ausgelöst. Und ein Unternehmen gerettet, weil... Ich habe es nicht gemacht für mich, sondern für das Hörer. Ne? Ich wollte dieses Tal retten, das war mein Bild. Weil was stand dahinter? Nicht nur die Uhr, sondern da standen ja tausende von Arbeitsplätzen hinter. Und auch die kleine Frau im Dorf, die Zeitung verkauft, ne? Das ist ja an so einem Unternehmen, das ist ja diese Wertschöpfung. Nicht? So habe ich gedacht. Deshalb habe ich da auch Konkurrenz geschaffen mit Lange und Söhne und. Dachte ich, wenn Konkurrenz ist, dann belebt es das ja das Geschäft. Ne? Aber ich habe, das war im Grunde genommen so ein bisschen meine... meine eigene Triebfeder, also überhaupt meine Kraft, dass ich das alles aushalten konnte, was da auf mich eingeströmt ist, weil natürlich dann auch andere Interessengruppen waren, die das gar nicht wollten, dass ich da eine Uhrenindustrie rette. Versteht ihr das? Da gibt es immer Interessen, das will ich ja nur rausarbeiten, aber es ist alles nicht so schön. Und dann gibt es auch immer Gegeninteressen. Es ist einfach auch das Spiel in der Wirtschaft, das ist normal, da kann man jetzt nicht jammern. So, und da bin ich natürlich gestählt worden, ne? Also unter anderem. Ne? Und da, ich will einfach darauf hinaus, in diese Extremsituation, in die ich mich auch nicht nur beruflich oder unternehmerisch begeben habe, mit einem eigenen Risiko. Also ich war da voll allein vertretungsberechtigt. Dass wir uns nicht falsch verstehen. Also ich habe alles war, jede Entscheidung lag nur an mir, ob ich das hinkriege oder nicht. Und da gibt es keine Entscheidung, wenn du in so einer Grenzsituation bist. Entweder triffst du die richtige Entscheidung oder nicht. Und das geht nur intuitiv. Und das habe ich natürlich trainiert. Und also in dieser Ungewissheit zu leben und zu trainieren, nicht nur im Unternehmerischen, sondern auch im Sport, gibt mir natürlich eine unglaubliche Sicherheit. Verstehe mal, das Leben empfinde ich als leicht. Ne? Also ich reagiere nicht, sondern ich kann agieren. Ich kann mit dem Leben spielen. Das ist auch mein Bild, also mit mir selber letztendlich. Ne? Und ich brauche aber das Extreme, Gänsefüßchen, um in so Unsicherheiten auch bessere Entscheidungen zu treffen, auch privat. Weil das Normale, sagt man so schön, das Normale hat keine Bedeutung. Ganz interessant. Okay, gut. Dann machen wir weiter. Vielleicht schreibt euch mal bitte das nächste auf. Ich hatte ja eben geschrieben, Welt verbessern, Gesellschaft verbessern. Da gibt es... Da sind zwei Grundsätze zu beachten. Nicht, wenn ich also die Welt oder die Gesellschaft verbessern will, also ein bisschen lebe und arbeite für was Höheres als nur für mich selber, das ist ja ein sehr einsames Spiel, auch das ist ja eine Intention, ja, dann gibt es zwei Grundsätze. Also sind so im Grunde genommen die Grundsätze des 21. Jahrhunderts. Einige werden sich da total wiederfinden, ich will das aber auch gleich auflesen. Das erste ist Freiheit. Der erste Grundsatz ist Freiheit. Also nochmal, wer so ein bisschen dieses Höhere, die Welt verbessern, die Gesellschaft verändern, dazu beitragen, also von sich selber heraus, ne? Dazu sind zwei Grundsätze wichtig. Das eine ist Freiheit. Aber was steckt jetzt hinter Freiheit? Das ist jetzt interessant. Und das schreibt euch hin, ist ganz wichtig. Ihr seht, es geht alles in Richtung Potenzialentfaltung, Freiheit von Angst. Freiheit von oder frei sein von seinen eigenen Zweifeln und. Das ist im Grunde genommen, das hat diese Bedeutung. Ja. Frei sein, also frei von Nöten, das ist ja nur immer eine innere Einstellung. Da könnt ihr auch selber noch was ein bisschen hinschreiben, was euch einfällt. Und der andere Grundsatz ist, das sind die zwei wichtigsten Worte, das andere ist Verantwortung. Ich muss Verantwortung für mein Leben übernehmen. Ich muss Verantwortung für mein Unternehmen übernehmen. Und Verantwortung übernehmen, was heißt es in unserem Kontext? Ich übernehme die Verantwortung, dass ich mein Potenzial entfalte. Ganz einfach. Und da legen wir, deshalb sind wir ja hier zusammen. Macht mir übrigens sehr viel Spaß mit euch. Also ganz toll. Tolle Energie jetzt auch, die wir jetzt auch gemeinsam aufgebaut haben. Also da nochmal... Danke an alle, ganz toll. Und die Verantwortung heißt, ich nehme Verantwortung darüber, dass ich endlich mal anfange, mein Potenzial zu entfalten. Im Hochleistungsbereich sagt man dazu, das war so meine Metapher, der Körper ist ja gar nicht müde, nur der Geist ist müde und der muss trainiert werden, nicht der Körper. Und so arbeite ich mit Spitzensportlern auch. Der Körper ist nicht müde. Ich habe ja nun alles durch. Bin ich müde. War immer nur mein Geist müde, wenn ich nicht mehr konnte. Habe ich das gelernt, ne? In diesem Grenzbereich. Ne? Der Körper ist nicht müde, sondern nur der Geist ist müde. Okay. Ja, Herr Veitin, wann machen wir eine Pause? Abstimmen. Pause jetzt. Weitermachen. So, ne, ich sage, wenn ihr euch erinnern könnt, wir müssen in dieses Unbekannte gehen. Ne? Also, Genau, wir machen, also super, wir machen weiter, aber wir machen eine Pause, weil ich habe jetzt schon eine Überraschung für euch. Die, die mich noch aushalten sollen, sieht ihr, so fange ich Mäuse, nein, die mich noch nach der Pause aushalten sollten, da habe ich eine Überraschung. Da liegt, das machen wir bitte wieder gemeinsam, da liegt dann auf jedem Platz, liegen zwei Sachen. Eins ist ein Tütchen Magnesium, ja, kann man in den Mund nehmen ohne Wasser, also ganz praktisch. Und dann habe ich noch ein kleines, wollen wir uns noch einen Schuss geben? Also, und zwar ein Kick, ja, ein Kick, und zwar, das nehme ich im Spitz, also, wenn man die letzten 10 Kilometer, also wenn man wirklich nicht mehr kann und ein bisschen ist, dann habe ich immer noch sowas in der Tasche. Und das, die Firma hat mir das mitgegeben, das lege ich auch aus. Das müssen wir aber bitte nicht essen. Das ist so ein Gel-Chip, das sieht, schmeckt wie so ein Marshmallow. Aber bitte nicht essen, nehmen, sondern das machen wir gemeinsam, weil ich muss das erklären, wie man das macht. Und es geht in 10 Sekunden, also man wird nicht, es geht um Konzentration, in 10 bis 20 Sekunden geht es ins Gehirn. Ist das irre? Wie? Jetzt merkt ihr Zweifel, jetzt kommt schon, ist es legal. Nee, wir sind hier eine Drogenhöhle. Das ist ja ein innovatives Entrepreneurship. Ja? Nein, das seht ihr auch, könnt ihr denn im Internet nachgucken. Ich lese für die Skeptiker, ich lese das sogar vor und. Also das, wie gesagt, das habe ich immer in der Tasche, wenn es in die letzte Phase eines Wettkampfes geht oder auch mal. Wenn man sehr lange arbeitet, dann gibt man sich, das ist vor allen Dingen, man wird davon nicht abhängig. Also es ist besser als, das ist besser als Kaffee, das ganze Zeug. Ja? Und ihr sollt ja mal diese Wirkung spüren. Und die habe ich denn nach der, in der Pause liegt es denn alles und danach machen wir das zusammen. Ist es ein Vorschlag? Die Zweifel haben, müssen nicht, also keiner muss, um das nochmal klar zu sagen, ja? Der nimmt es mit und untersucht es erstmal 10 Jahre. Okay, dann machen wir jetzt eine Pause. Ja? Cool. So, ich muss jetzt gucken. Sag mal, hier waren irgendwelche Unterlagen. Mensch, Leute, nicht auf meinem Tisch. Hier waren noch unter. Wollen Sie hier sowas? Hinsetzen? Wir haben noch, nehmen Sie den hier. Hoffnung. Nehmen wir. Sowas? Sie haben drin eigentlich nicht. Ach so. Und nicht so auf mich beziehen. Machen Sie ruhig Ihren eigenen Stil. Okay. Nicht mehr sagen, der Falting oder so. Einfach. Naja, ich dachte, ich wollte sie nur mit ins Spiel bringen. So. Habt ihr das beide? Habt ihr das? Verteilt er nochmal, dass ich mich nicht drum kümmere. Fatih ist noch nicht. Nee, er hat noch nicht. Vielleicht an der Seite. Wer hat noch nicht? Habt ihr? Magnesium? So, wir fangen vielleicht mal ganz kurz, fangen wir mal an mit Magnesium. Dazu schreibt euch das bitte auf euer Papier, dass ihr wisst, was ihr heute eingenommen habt. Weil jetzt geht es ja in die... Ne? Kann man dann schlafen? Ausprobieren. Schreibt mal auf, das Erste, was wir machen, ist Magnesium. Was hinter Magnesium steckt, das möchte ich ja noch mal kurz in Erinnerung rufen. Also Magnesium, habt ihr alle? Habt ihr alle Magnesium? Ganz wichtig, weil gerade zusammen die Wirkung ist einfach entscheidend. Wer es möchte. Ist alles freiwillig. Hat jeder? Hier, das auch noch. Wie bitte? Ja, ist doch alles... Wir gehen jetzt mal ins Unbekannte. Leute, das ist jetzt die erste Übung, wo wir gemeinsam ins Unbekannte gehen. Okay? So, jetzt bin ich ja gespannt. Bedenken? Jetzt machen wir eine Reise ins Unbekannte. So, jetzt mal Ruhe. Leute, so, habt ihr alle? So, Magnesium. Habt ihr alle? Das schreibt ihr bitte auf euer Blatt, ist ganz wichtig. Magnesium ist ein Hochleistungsmineral. Ganz wichtig. Hochleistungsmineral und ist an 350 Stoffwechselprozessen beteiligt. So, Magnesium, sagt man, ist das Salz, das sagt schon das Wort, Magnesium ist das Salz der inneren Ruhe und Belastbarkeit. Und die meisten, das sehe ich, und wenn ich einen hohen Magnesiumspiegel habe, den hat hier keiner, also teilweise schlimm, ist dann, wenn ich einen hohen Magnesiumspiegel habe, was heißt das, dann habe ich, mal ganz einfach ausgedrückt, biologischen Rückenwind. Versteht ihr, was ich meine? Biologischen Rückenwind. So, und jetzt kann man mich sogar fragen, weil ich jetzt sage, es hat keiner, wo der Normalwert, wir sind jetzt bei Frohwerten, nicht bei Drohwerten. Wenn ihr zum Arzt geht, was misst ihr bei Blutwerten? Die Drohwerte, das heißt die Werte von die Durchschnitts, müsst ihr euch mal vorstellen, so kaputt sind wir schon. Das werden die Durchschnittswerte von Kranken gemessen, das sind eure Blutwerte. Und dann sagt der immer allen, hör ich ja, meine Blutwerte sind in Ordnung. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und die werden immer ab und zu mal wieder ein bisschen runtergesenkt, dann ist ja die Gesellschaft gesund. Ganz einfach. So macht man es. Also die normalen Blutwerte, wo er zum Arzt geht, das sind sogenannte Drohwerte. Und die setzen sich zusammen aus den Durchschnittswerten von Kranken. Also jetzt den Blutdruck oder eine Blutanalyse? Na, da geht man zu einer Blutuntersuchung. Also man geht zum Arzt und macht eine Blutuntersuchung. Ja? Und jetzt mal nur ein Beispiel, wenn ihr das mal machen solltet. Was ich empfehle, das ist ein Thema für sich. Wie kommt man ganz schnell in diese Kraft? Das können wir ja irgendwann später mal machen. Aber nur mal an so einem kleinen Beispiel mal festgehalten. Also schreibt euch mal auf, ein Wert, der ganz gut ist, wo man sagt, das ist ein Normalbereich, der beginnt ab 0,7 mmol/L. Das ist die amtliche Abkürzung für bei Blutwerten, wenn ihr zum Arzt geht und. 0,7, 0,8. Optimal ist dann 0,9 bis 1,1 mmol/L. Ist Liter, so sind diese die Messung. Ja, und da guckt man, wo ihr steht. Ein Magnesiumspiegel, da müssen wir jetzt auch nicht diskutieren, weil viele diskutieren mit mir. Apotheker, am besten sind, die ich am meisten mag, sind Ernährungswissenschaftler. Also ich kenne das alles. Ich kürze das dann ab und sage denen, ich finde das alles toll, aber was die alle vergessen haben, das Blut ist im Grunde genommen der Fahrtenschreiber. Mein Blut, mal, zeigt euren Gesundheitszustand. Und das vergessen alle. Alle diskutieren über Ernährung und. Und ich sage, messen, messen, messen. Ganz einfach. Und dann diskutieren. Und da empfehle ich auch mal, wer ein bisschen über seinen Gesundheitszustand sich damit auseinandersetzen will, ist sehr gut auch eine Blutuntersuchung, auch eine große Blutuntersuchung. Und da habt ihr ja schon mal einen Wert. Ja, also Magnesium ist ein Leistungsmineral. Und das Wichtige ist, es ist an 350 Stoffwechselprozessen beteiligt. Salz der inneren Ruhe und Belastbarkeit, was ist das Besondere, wenn man es abends nimmt? Deshalb nehmen wir es jetzt, also vorm Schlafengehen optimal mit einem Gläschen Wasser. Es weitet die Blutgefäße, also auch für Sportler. Die Regenerationsphase beginnt. Wir sind ja in der Leistung. Ich muss mich ja, die Leistungssteigerung ist immer nur in der Regeneration, nicht in der Belastung, also in der Entspannung. Und die Nacht könnte ich ja mal überlegen, ob ich die mal zur Entspannung nutze. Da gebe ich mir ein Tütchen Magnesium, trinke noch Wasser, weil es weitet meine Blutgefäße. Und das ist dann schon wieder Naturdoping. Weil wenn die Blutgefäße geweitet sind, was heißt es? Es kommt mehr Sauerstoff ins Blut. Ganz einfach. Und dann schlafe ich wie, ja, müsst ihr mal ausprobieren, toll. Um das Magnesium, dass es in das Blut kommt, brauche ich 5 bis 6 Wochen, dass es dann in den Muskel geht. Also muss ich den jetzt dann auch erstmal anheben und für eine längere Zeitraum nehmen. Und dann werdet ihr sehen, signifikant, unglaublich, manche sagen, war man, ich kann es nicht glauben. Nur mit Wasser trinken abends, Also vor dem Schlafen gehen, Wasser trinken und so ein Tütchen Magnesium. Übrigens, das ist jetzt nur eine Probe. Wichtig ist, wenn ihr Magnesium kauft, nicht bei Aldi, sondern im Reformhaus nur in Zitratform. Weil die Zitratform bindet die Säuren. Ich möchte darüber jetzt aber keinen Vortrag halten. Ja? Und zwar in einem Verhältnis 1:4. Das heißt, ist noch ein Ausgleich des Säure-Basen-Haushaltes wichtig. Also damit regeln wir schon, ihr merkt, wie schnell eine Hochleistung geht. Es gibt drei Grundfunktionen des Körpers. Das ist der Wasserhaushalt, also am Tag trinkt er bitte 2 bis 3 Liter Wasser. Das zweite ist, den Säure-Basen-Haushalt bringe ich in Ordnung. Und das dritte ist den Elektrolythaushalt. Und das ist ein Teil davon. Und wenn ich diese drei Grundfunktionen in Ordnung habe, was passiert dann? Dann habe ich schon fast 70% meiner Krankheiten geheilt. Ist das irre? Ja, so einfach, ne? Das Leben. Also haben wir, ne? Das nehmen wir jetzt mal. Und das, ich lasse euch nicht alleine, weil ich wäre ja blöd. Also nehme ich das Tütchen jetzt natürlich auch selber. Und zwar als Erster, weil ich möchte mir was Gutes tun. Also, Prost, wohl zu bekommen. Ihr braucht ohne Wasser einfach runterschlucken. Und dann. Gehen die Diskussionen los. Gleich. So, also wer nochmal, wer Zweifel hat, wir sind aber mal, Leute, merkt ihr schon, ich rede hier von Unbekannten. Ich nehme das sogar selber. Mir geht es besser denn je, weil macht es einfach mal. Jetzt kommen wir zum Gelchip. Habt ihr den alle? Da ist wichtig, auch hier kein Zwang. Wer nicht möchte, muss nicht. Ich höre, da ist Zucker drin. Ja, da ist Zucker drin, weil das ist jetzt so der letzte Kick. Wer das jetzt Zuckerunverträglichkeit hat, der nimmt es nicht. Ich lese vielleicht nochmal vor. Das habe ich mir vom Produzenten nochmal geben lassen. Ist sehr schön geschrieben, was da drin ist und warum das so ein High-Speed-Ding ist fürs Gehirn. Das ist ja mal interessant, wer da sich ein bisschen weiter informieren möchte. Das ist natürlich wesentlich wirksamer als Koffein und. Habt ihr schon mal von dem Rhodiola gehört? Das ist, da müsst ihr euch mal aufschreiben. Das gibt es auch im Reformhaus. Das sind jetzt sogar mal so Geheimdinge, die kaum einer weiß oder weil sich die Leute damit nicht beschäftigen. Das ist ein Rosenwurz. Ja. Kommt aus Sibirien. Das wird auch die goldene Wurzel genannt und hat eine hohe antioxidative Wirkung. Und jetzt ganz wichtig, es ist entzündungshemmend. Warum sage ich das mit dem Entzündungshemd? Hört mal zu, ist jetzt sehr interessant. Der Körper, das ist unser Problem. Der Körper hat Entzündungen. Ja? Das ist also Entzündungsmarker, die entstehen. Also ständig, der muss ja kämpfen. Ihr habt ja von diesem freien Radikalen gehört. Ne? Und wenn die Überhand nehmen, dann entstehen ja die Metastasen und. Ja? Und das ist zum Beispiel also auch gerade in der Leistung, wenn ich ja Leistung bin, dann geht der Körper ja auch ein bisschen auch geistig in Ausnahmezustand. Und wie fülle ich das als Kopfarbeiter? Mit Kaffee, ne? Immer rein, oder? Immer rein, Kaffee und dann noch Zucker, ne? Bis zum Anschlag. Ja, Kaffee ist nur mal ganz kurz ein Vitamin-B-Räuber. Ja, sauer, also schlimmer geht es gar nicht. Und für wer kognitiv arbeitet, also machst du dich langsam ein bisschen schlapp. Ja. Zum Entzündungshemmer, also es gibt ja... Ich will nur mal kurz, dass ihr wisst, so, das hat, das stärkt mental, das ist ja nur der Kick, dass ihr das mal einfach hört. Das stärkt mental und fordert die Konzentrationsfähigkeit auch bei der Arbeit. Also es nehmen auch, wenn man Prüfungen macht, ist das ganz mal so als kleine Hilfe, ne? Ganz interessant, wenn man das mal zum Beispiel nimmt. Es gibt jetzt noch andere Sachen. Ich zeige das einfach mal. Das soll man ausprobieren und dann muss man es auch nicht nehmen. Aber das, was ist denn das hier? Das Rhodiola. Ja, R-H. O. O. Ja. Und dann auch mal im Internet. Mir geht es auch darum, ihr kriegt hier ein Angebot, dass ihr auch ein bisschen recherchiert und guckt, euch damit beschäftigt. Das ist auch der Sinn hier unserer Übung. Na, ich möchte nicht jetzt alles erklären. So, es fordert die Konzentrationsfähigkeit und bei Klausuren und sonstigen geistigen Herausforderungen. Also immer überall, wo Konzentration benötigt wird. So, liefert sofort Energie und das kommt es jetzt, woher kommt es? Über die Mundschleimhaut. Und jetzt kommt der Trick, wie man das macht. Also wer das machen möchte, der nimmt es mal. Das ist wie ein Marshmallow. Nicht essen. Wir haben dann zwei Stücke und packen das hinten in die Backen, wie sagt man, Backentaschen, ne? Ja, hier rein. So, und das jetzt nicht kauen. Jetzt lasst ihr das dann liegen. Ja, jetzt haben wir alle mal ein bisschen dicke Backen. Und nicht kauen. Und jetzt, ihr werdet sehen, das wird dann immer weniger. So, es hat keine Nebenwirkung. Ach, oh, jetzt haben wir es. Es hat keine Nebenwirkung. Und ganz wichtig für auch mit Ernährung, es hat ganz wenig Kohlenhydrate. Ja. Ja. Nur mal im Vergleich, ein Liter Cola hat 40 Zuckerstücke. Dass ihr mal ein Gefühl bekommt, ne, mit dem Zucker, ist ein bisschen drin. Aber ein Liter Cola hat, ich habe hier die Nährwerttabelle, steht alles drin, wer sich das nachher nochmal angucken möchte. Ja. Also, so, ich nehme es auch, seht ihr, also ich lebe noch. So. Ich denke, das andere ist, wie gesagt, ein Angebot ausprobieren. Darum kommt es mir so ein bisschen an. Es gibt auch noch andere Dinge von anderen Herstellern, aber ich habe jetzt das mal genommen, weil es sehr praktisch ist und ich das auch nehme und das wirklich merkt, nach 10, 20 Sekunden geht sofort im Kopf über die Mundschleimhaut. Das ist der Trick dabei. Ja? Ich kann also vielleicht nochmal, wir waren ja vor der Pause nochmal, vielleicht nochmal zusammenfassen mit dem unbekannten Potenzialentfaltung. Jede Entscheidung, das hatte ich auch an ein paar Beispielen versucht zu zeigen, jede Entscheidung ist geprägt von Unsicherheit, die wir treffen. Und um das zu verstehen, weil ich ja ins Unbekannte gehen muss, ist es ganz gut, wenn ich mich ein bisschen mit Extremdingen mal beschäftige. Also extrem ist ja sehr relativ. Ne? Das sind, können auch, dass wir uns nicht falsch verstehen, Kleinigkeiten sein, die für mich einfach extrem sind. Ich kriege dann ein besseres Verständnis auch, und das ist im Grunde genommen die Idee oder die Übung, die dahinter steht, dass ich in schwierigen Umständen quasi bessere Entscheidungen treffen kann. Und die haben wir immer, die kommen immer auf uns zu. Und die kommen nicht auf uns zu, wenn wir, die können wir auch nicht planen. Ist das richtig? Also die großen Hammerentscheidungen, auch die Schläge, wie man so schön sagt im Leben, also das, was nicht so gut tut, die kommen immer irgendwann. Wenn ich aber in diesem Kontext mich ein bisschen vorbereitet habe, ja, dann kann ich auch diese Schläge, die wir ja im Leben mal bekommen, mit denen kann ich unbewusst auch ganz anders umgehen. Also indirekt ist es auch noch ein Schutz. Ich falle dann in meiner Krise nicht so tief. Ist das nicht toll? Wie bitte? Ja, das können wir ja aber üben. Genau, was Sie sagen, mich ein bisschen abhärten. Das brauche ich ja auch, um mein Potenzial zu entfalten. Und das ist ja, das kennen wir ja, der Mensch, also der Muskel, das kennen doch die ganzen Sportler. Woran wächst der Muskel? Nur am Widerstand. Ist das richtig? Der Muskel wächst dann nur am Widerstand. Das Leben wächst du auch nur am Widerstand, also an der Prüfung. Ich muss mich mit dem Leben auch konfrontieren, auch bereit sein. So, ja, das wäre vielleicht dazu. Vielleicht kennt ihr das, kennt ihr Matthäus, ja, ne? Ja, nicht den Lothar Matthäus, sondern das Matthäus-Evangelium. Habt ihr davon schon gehört? Die Bibel an sich ist ja an sich ein Kraftbuch, also von den Suggestionen, die da drin sind. Wenn man das mal unter so einem Aspekt sieht, eines der größten Erfolgsbücher, ne? Dein Glaube hat dir geholfen, ne? und, könnte ich jetzt aufzählen. Aber was mich so geleitet hat, ist Folgendes, das steht im Matthäus-Evangelium, im Vers 25, Satz 29. Jetzt lasst euch das mal auf der Zunge ergehen. Das, wer hat, also wer was aus seinem Leben macht, oder wer viel Energie hat, und, das kann man so deuten. Dem wird gegeben. Also mal für die Vorsichtigen, also schon alleine meine Intention heute, ich gebe, wie sagt man, heute beginnt für mich ein neues Leben, ne? Dann kriege ich schon meine Ernte. Ist das nicht schön? Wer hat, also durch eine Entscheidung, durch eine Intention, dem wird gegeben. Und wer nicht hat, dem wird auch noch das genommen, was er hat. Lasst euch das mal auf dem Munde zergehen. Das ist auch so ein bisschen ist eine Leitidee von mir geworden. Also sich Mühe zu geben, ja, darum geht es. Ja. Sein Ding zu machen, was auch immer das ist, diese Intention zu haben. Vielleicht sogar ein bisschen für was Höheres, als nur für sich selber zu arbeiten. Wie will ich mit meinem Business, so frage ich immer Unternehmer in Workshops, wenn wir über das Business sprechen. Also ne, wenn du über dein Businessmodell sprichst und das erklärst, guck doch mal, ist da ein bisschen was Höheres drin als nur für dich selber? Also nur eine Gewinnmaximierung und. Oder steckt in deiner Intention von deinem Businessmodell nicht auch ein bisschen was Höheres drin? Das ist natürlich ein sehr spirituelles Thema. Wenn das erkannt wird, das ist faszinierend, wenn man das rausarbeitet, die Leute das erkennen, die Firmen gehen regelrecht ab. Das ist natürlich ein Prozess, der geht über 1-2 Jahre mit mir, aber dann gibt es kein Halten mehr in der Entwicklung, weil mein Business in einen höheren Geist eingebettet ist. Ne? Und das bringt mich quasi in einen anderen Zustand, auch in eine andere Intention. In eine andere Intention und auch in ein anderes Handeln. Das ist ja entscheidend. Alles unbewusst. Sehr schön, wenn man jetzt mal über Trends spricht, also sehr schön, die Frage, er hat gefragt, was ist mit Thema Spiritualität und Business, ja, könnte auch abschreckend wirken. Folgendes, wenn man die Trends alle sieht, das sieht man ja auch, erkenne dich selbst an vielen Büchern, die jetzt auch in der Wirtschaft sind, im Grunde genommen geht es um Business und Spiritualität, das taucht am regelrecht am Horizont auf. Also alles diese großen Fragen, die dahinter stehen, wer bin ich, wo will ich hin und. Das kommt jetzt immer mehr auch in die Wirtschaft, in die Ökonomie. Und wenn man die Bücher, wir sehen es ja auch am Buch von Herrn Faltin, aber auch an vielen anderen, das wird jetzt aufgenommen. Also das Thema Spiritualität auf ganz einfach runtergebrochen ist ja nichts anderes als Geist. Und den Geist, merkt ihr die Übung, ich muss meinen Geist trainieren. Da müssen wir ja hin. Wir können dann wieder viel reden, aber das können wir ja trainieren. Wenn ich meinen Geist trainiere, in dem Moment bin ich spirituell. Mal ganz einfach ausgedrückt. Okay, gut. Dann haben wir, nehmt ihr euch mal das bitte alle? Habt ihr den Status quo? Ja? Das bitte auch, das hängt euch immer auch gut sichtbar irgendwo ran, dass es euch erinnert. Ja? Also, mein Status quo muss ich ja durchbrechen. Ne? Also das müsste ich ja mal überlegen. Ne? Also das, was mein derzeitiger Zustand ist, mein Status quo, welcher auch immer der ist. Und den gilt es jetzt natürlich zu entwickeln. Und da schreibt ihr euch bitte auf euren Blog, also nicht darauf, das soll so ein bisschen symbolisch euch jetzt mit nach Hause tragen als Bild. Dann könnt ihr euch das immer aufhängen und euch erinnern. Status quo. Und ich hatte ja schon gesagt, Potenzialentfaltung findet außerhalb des Bekannten statt, also in Unsicherheiten. Ne? Ich muss ins Risiko gehen, teilweise Chaos. Ja, da ist aber auch Spaß, Freude. Da ist das Querdenken angesagt oder kreative Zerstörung. Das hat alles mit Status quo und Potenzialentfaltung zu tun. Und um in unser Potenzial zu kommen, schreibt euch bitte eine Übung auf, die macht ihr zu Hause. Die wird auch abgefragt. Also ich rufe dann auch jeden an. Und wer die Übung nicht hat, da gibt es dann auch eine Strafe, und zwar damit verdiene ich mein Geld, von 200 Euro. So, das ist ja per Dauerauftrag, wird das abgebucht, da habe ich ein extra Konto, also es lohnt sich schon bei mir das ist ja so ein bisschen dann auch, was denn bei mir Spaß macht, wenn sich das Konto füllt. Ne? Weil wieder ihr eure Hausaufgaben nicht gemacht habt, die euch zur Potenzialentfaltung führen. Da müsst ihr halt ein bisschen büßen. Ne? Und Veränderung, ganz interessant, wie findet Veränderung statt? Jetzt kommen wir zu einem Punkt. Darf ich das vorziehen? Das schreibt euch auf. Wie findet denn überhaupt Veränderung statt? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Ganz wichtig, das passt jetzt auch super hier rein. Wie findet Veränderung statt? Leidensdruck, Schmerz. Genau, der eine Bereich ist Leiden, Schmerz. Ne, denkt mal, wann ihr euch verändert. Ne? Wenn der Schmerz am größten ist, dann verändert man sich. Das ist leider bei den meisten Menschen der Fall. Die Veränderung findet bei den meisten nur über Schmerz, über Leiden, über ein schreckliches Erlebnis und so weiter statt. Wenn es, mal ganz vorsichtig ausgedrückt, wenn es nicht mehr geht. Auf einmal dann verändere ich was. Und das andere ist, Belohnung ganz gut, aber das andere ist, wenn ich natürlich große Ziele habe. Ne? Merkt ihr? Wenn ich ein großes Bild habe, wenn ich eine Vision habe, wenn ich mein Potenzial entfalten will, wenn ich da was habe, was mich begeistert, würde der Neurowissenschaftler sagen. Denn das Gehirn wird ja so, für was ich mich begeistere. Wenn ich mich für was Großes begeistere, ein großes Ziel habe, dann bin ich auch bereit, mich zu verändern. Stimmt's? Euphorie. Wie bitte? Euphorie, ja. Aber das muss ich ja erzeugen. Wie geht es? Ich brauche deshalb große Ziele und Herausforderungen. Merkt ihr? Nicht, da schließt sich jetzt schon wieder ein Kreis. Und bei den meisten Menschen findet leider die Veränderung nur über Schmerz statt, ne? Und Leiden, wenn sie nicht mehr weiter können. Wir sind aber hier nicht zum Jammern. Nein, aber schade ist jetzt das Kraftwort. Motivieren Sie uns hier. Sagen, ja komm, jetzt sind wir hier, guck mal. Ja, da siehst du, ne, nicht schade, schade, so ein Wort kenne ich nicht, das ist schon wieder für mich. Ne. Soll er, ne? Ja, merkt er, schade war er wieder schlapp und Schaum hat da Freude gesagt, war er voll in seiner Power. Guck mal, er lebt gerade richtig hier, lebt mal einer auf. So, okay, so und um das zu entfalten, also wir haben jetzt diese zwei Themen, wie ich mich verändere, das sind die einzigen Möglichkeiten. So, und jetzt, um wieder in unsere Übung zu kommen, folgende Übung, die macht das bitte zu Hause. Welchen Ballast, um in mein Potenzial zu kommen, ne? Das geht ja nicht einfach so, muss ich ja erstmal, sind wir uns darüber einig, Ballast abwerfen, und zwar eine ganze Menge. Und da ist die Übung für zu Hause, welchen Ballast muss ich abwerfen? So, und dann macht er euch drei Bereiche. Also ihr seht, hier ist wie ein Lebenskonzept, was ihr hier bekommt. Ihr macht euch drei Bereiche. Welchen Ballast muss ich unternehmerisch abwerfen? Ganz interessant. Ne? Also ich sage nur mal, ganz einfach, sonst da könnte ich jetzt Stunden reden, Konzentration auf das Wesentliche, wo ist meine Kernkompetenz, mit dem habe ich mich in meinem Geschäftsmodell schon verloren, muss ich das nochmal angreifen und, mache ich zu viel? Ne? Alles, das sind ja diese Fragen. Ja? Mit welchen Leuten? Mitarbeitern, Partner, das muss ja mal alles überprüft werden. Das ist auch so ein bisschen sich selber angreifen. Das zweite ist, im Angestellten und tätig sind, also im beruflichen Bereich, dass die sich fragen, was ist da beruflich, ne? Was muss ich da abwerfen, Kollegen, Arbeit, wie muss ich mich äußern, Mobbing, war ich zu zaghaft und. Ne? Schreibt euch mal hin, wer nett ist, gewinnt keine Titel. Das ist ja dann vorbei, wenn ihr euer Potenzial entfaltet, dann geht es nicht mit nett. Nicht, wer nett ist, gewinnt keine Titel. Das ist der Schlüsselsatz. Also Potenzialentfaltung, ich muss ja raus in die Welt. Dann kann ich nicht nett sein. Oder? Ja, wer nett ist, gewinnt keine Titel. So, und dann persönlich. Welchen Ballast muss ich persönlich abwerfen? Ne? Da ist eine Menge, da ist noch eine Menge aufzuarbeiten. Ja? Und da würde ich sagen, um euch nicht zu verlieren, bei jedem immer 10 Stichpunkte. Ne? Also maximal 10 und ein bisschen aufschreiben. Und da auch persönlich heißt erstmal bei sich selber. Herr Wagemann, was ist denn das Gegenteil von nett? Fragen Sie mal die Gruppe, ich bin da überfragt. Auffallend. Klar, wie bitte? Auffallend. Klar und ehrlich. Klar und ehrlich. Das heißt ja nicht, ja. Sein, sondern... Ja, ja. Ja, super, ja, ja. Authentisch sein. Ja. Ja. Das ist jetzt... Nee, aber Sie sehen ja schon, mit was Sie kämpfen. Das ist ja genau die Metapher. Ja. Bis, ja, ja, Sie können auch nett bleiben, aber das ist ja... die Frage ist, wenn wir uns in 3 oder 4 Jahren hier wieder treffen, ob es Ihnen was bringt. Das müssen Sie selber beantworten. Ja. Ganz, weil da jetzt nicht böse, da hängt noch was ein bisschen bei Ihnen. Aber ganz nett, ich bin da jetzt mal ganz nett zu Ihnen. Verstehen Sie, aber da, guck, nein, Sie müssen gar nichts, aber nehmen Sie das doch einfach an, aber ich gebe Ihnen jetzt mal ich mache Ihnen jetzt ein Angebot. Gucken Sie mal ein bisschen, auch mit der Suggestion, mit dem Kraftsatz, ich habe mir das alles gemerkt, was Sie gesagt haben. Ich habe Sie unter guter Beobachtung, also positiv. Sie haben ein schönes, freundliches Gesicht, angenehm, aber bei Ihnen nicht böse, deshalb sind Sie doch hier, da hängt noch ein bisschen was. Woran habe ich das gemerkt? Nur mal, dass Sie, ich sage jetzt, das an Ihrem Suggestiv, ne? Das müssen wir jetzt nicht sagen, was Sie gesagt haben, ne? An Ihrem Suggestivwort, das Wort, das, was denn zum Schluss bei Ihnen übrig geblieben ist, daran habe ich es gemerkt. Ja, das war ja toll, nachdenken. Gucken mal ein bisschen. Ne? Sieh mal, das kann es nicht sein, nur mal unter uns beiden. Nein. Nein, das Wort. Nein, versteh mal, okay. Sie haben noch dieses eine Wort gesagt. Ich möchte, so, das lassen wir doch mal für uns und da müssen Sie mal gucken. Das kann es nicht sein. Das ist aber Ihr derzeitiger Zustand. Und ich habe ja nun, bin noch irgendwie nett. Gucken Sie doch einfach mal. Nicht die Begriffe auf die Goldwaage legen. Ja. Was, ihr meint vielleicht auch etwas wie Freunden, also es geht nicht immer nur freundlich oder nicht immer nur zaghaft oder sowas. Also es sind ja Provokationen, die er macht. Also wir müssen nicht, ja. Nein. Wir sprachen ja vorher von der Bereitschaft, den Konflikt zu treten. Stehen Sie mal, ganz interessant. Übrigens vielleicht mal ganz kurz, bitte, er kommt aus London und zieht jetzt um und unterrichtet in London, große Universität vor 600 Leuten Entrepreneurship. Ja, ja. Kann 6 Sprachen, wie alt sind Sie, 32? 32 und wechselt jetzt von London nach Berlin, warum, ist vielleicht ganz interessant. Ja, was treibt Sie? Also ich werde hier wieder unternehmerisch tätig, der Grund, warum ich das in Berlin machen möchte und nicht in London ist, weil Berlin einfach offener ist, partizipativer, kreativer. Es gibt einfach mehr Raum zu denken, mehr Raum zu handeln. In London ist da eine Menge Geld, aber auch eine Menge Energie, die zudrückt in eine gewisse Richtung. Hier ist noch mehr Raum einfach, um neuartig zu denken und auch andere Ansätze als nur diesen harten Finanzansatz zu bringen. Ja, wie soll ich dir Beifall? Ja. Ich wollte nur sagen, weil es jetzt gerade um die Frage der Nettigkeit geht. Ne? Wir haben ja vorher gesprochen von diesem im Konflikt drin. Ja. Ja? Und Konflikt heißt ja, hatten wir mal vor ein paar Tagen gesprochen, sich begegnen eigentlich. Ja, also genau, Begegnung treten. Und wir sind ja sozial so konditioniert, dass wenn man sich begegnet, man immer erstmal diese Political Correctness, diese Freundlichkeit, diese Höflichkeit vorschiebt. Ja, sehr gut. Ich verstehe den Satz so, dass ich ehrlich sein soll. Ja, authentisch. Und tatsächlich mich kein Spiel begegnen soll. Kein Spiel, genau. Also nicht ein Arschloch sozusagen, genau, sondern ehrlich. Ja. Was ja eigentlich die echte Nettheit ist. Ja, nee, das ist, genau. Wenn ich jemandem den Respekt gebe, richtig, ich wirklich zeigen muss. Wenn ich meine Maske zeige, was die meisten machen im Leben, bin ich an sich nicht authentisch. Ne? Und mache im Grunde nur mein ganzes Leben Spiel. Und das ist ein Dilemma. Für der Gegenüberperson wird kein Respekt gewiesen, weil ich meine Maske zeige. Und mir selber schade ich auch noch. Übrigens mal so ein Beispiel, so mal ein paar Leute. Habt ihr schon beobachtet, hier sitzt einer, stehst du mal auf bitte, Stefan? Hier sitzt einer, die müsst ihr mal beobachten, der sitzt 3-4 Stunden immer in der gleichen Haltung. Der ist dreifacher Europameister im Kung Fu. Kannst du kurz, so, also Energie, also dann, wenn ihr wieder in eure Haltung kommt, die Zentrierungsübung ist ja gerade Sitzhaltung, ne? Wirbelsäule, also jetzt mal üben, ne? Also aufrechte Sitzposition, die Sitzhöcker. Mit dem Bewusstsein vorne die Stuhlkante suchen. Hallo, hört Leute, das ist eine Übung, da wird er nie mehr müde, 14 Stunden. So arbeite ich. So, vorne sitzen, dann zu Hause Wasser trinken. Ja, also ist wichtig, weil wenn die Wirbelsäule gerade ist, ist ein Schlüsselsatz mit Strom auf der Wirbelsäule, die geht da, kommt dadurch, erhöhe ich meine Ausstrahlung und mein Charisma. Also ganz einfach. Und wenn ihr ein bisschen abfallt, dann ankert Stefan nochmal aufstehen. Er kann dreifacher Europameister im Kung Fu und Qigong. Also der hat wir kennen uns, er kann also in Prozessen, er ist der Einzige, der es denn durchgehalten hat, in 12, 13 Stunden zu sitzen, aber immer in dieser gleichen Haltung. Ne? warum hast du Kraft und er hat dann natürlich keine Kraft verloren. Oder was kannst du dazu sagen? Also, achtest du zum Wort nicht? Ja, auch. Meine Meinung nach, als Kampfkünstler, würde ich sagen, okay, wenn ich etwas begegne und ehrlich bin, kann ich nicht meinem Gegner mit Nettigkeit begegnen, sondern mit einer Offenheit. Den habe ich umgelegt. Das ist, was uns wahrscheinlich auch eine Haltung gibt, ne? So, dass wir da das jetzt sitzen können, komfortabel, das ist auch einer. Ne? Ich kann in die gemütliche Ecke gehen. Ja, ist nett. Oder eben meine Energie auch richtig halten und dann richtig zuhören. So. Und deswegen, in Kung Fu begegne ich nicht jemanden mit Nettigkeit, sondern mit Respekt und mit Freiheit und Liebe. Ja. Weil die Begegnung habe ich auch meine Medaille. So begegne ich auch in meinem Business. Ja. Ja, ganz interessant mal, ne? Oder? Habt ihr das gehört? Ne, mal, ihr merkt so ein bisschen mal interessant. Also das ist diese Haltung, ne? Ich meine, dass ich eine gerade Haltung habe auch. Nicht? Und dass ich nicht so gehe. Guck mal, gehen ja alle schon so durchs Leben. Ne? Das geht natürlich nicht. Also ich brauche ja diese Spannung im Körper. Ne? Und dann wäre ich übrigens auch nicht müde. Ist also ganz einfach. Ne? Okay, wir hatten dann also mit dem die Übung ist Ballast abwerfen, sowohl unternehmerisch, beruflich als auch persönlich. Ne? Und da muss jeder mal selber so gucken, ne? Maximal 10 Punkte, sonst wird es zu viel für ein Jahr. Und die verkraften das nicht. Ja? Also maximal 10 Punkte für ein Jahr wird es sonst zu viel, die verkraften das nicht. Ja? So eine ganz, ganz wichtige Übung. Wenn ich die, das ist wie, das kommt aus der Komplexitätswissenschaft. Oh, ich werde ja noch Wissenschaftler. Das kommt aus der Komplexitätswissenschaft. Kleine Abweichungen in den Anfangsbedingungen haben große Auswirkungen sowohl nach oben, aber auch nach unten. Ganz wichtig. Das ist bei mir immer so eingebrannt, wenn ich Entscheidungen treffen muss. Wenn ich weiß, oh, das ist mit nett, muss ich heute eine Entscheidung aus Kompromissgründen treffen und das, dann ist bei mir richtig drin, oh, wenn ich die jetzt so treffe, weiß ich, die wird mich irgendwann mal richtig schwer belasten. Ne? Und dann bin ich doch, wenn ich ein gutes Potenzial habe, wir haben es ja gerade gehört, ich bin authentisch, ich habe schon an mir gearbeitet, dann treffe ich auch andere Entscheidungen. Das ist faszinierend. Es wird alles leichter, darauf kommt es mir ja an, es wird alles leichter. Am Anfang ist es schwerer und dann wird das ganze Leben leichter. Dies ist dieses, wie sagt man in der Wirtschaft, das ist ja der Traum eines Entrepreneurs, exponentielles Wachstum, oder? Das ist doch ganz einfach, so macht man das. Warum? Wenn man ein starkes Fundament hat, ganz einfach, sowohl im Leben als auch in seinem Unternehmen. Was heißt es bei einem Unternehmen, dass mein Geschäftsmodell einfach sauber und klar ist und ich mich nicht verzettel? Wo ist da? Ich frage immer, wenn ihr euch aufschreibt unternehmerisch, wo wissen die alle nicht? Wo ist denn bei dir die Kraft in deinem Unternehmen? Ganz interessante Frage. Wo ist deine Kraft im Unternehmen? Also übertragen, wo ist deine Kernkompetenz? Können die wenigsten sagen? Und wenn, dann stottern sie. Übrigens hoch, also richtig auch erfolgreiche Unternehmer, sind nicht in der Lage, ganz kurz ihr Geschäftsmodell in 3 Sätzen zu erklären, dass es ein 16-Jähriger versteht, ohne nachzudenken und gar nicht über ihre Kernkompetenzen nachzudenken. Dann kommt natürlich die nächste Frage, wenn das nicht ist, ne, dann wo steckt da schon die Gefahr? Das ist dann schon nicht mehr zukunftsfähig. So erkenne ich das ganz schnell, bam, bam, bam, bam und dann geht es ab. Ne, bisschen Perturbation, also verletzende Öffnung, so arbeite ich ja, haben wir ja schon gemerkt. Und dann geht das schon alles ganz gut. So. Wo ist die Kraft? Wo ist deine Kraft im Unternehmen? Spür die nicht. Was meinen Sie denn? Wo ist die Kernkompetenz? Wo ist deine Kernkompetenz? Wie, wo? Können Sie mal bitte Ihr Geschäftsmodell in ganz kurz erklären? Warum? Es geht um Potenzialentfaltung, hat etwas mit Zukunftsfähigkeit zu tun. Und wer sich um seine Zukunft nicht kümmert, deshalb sitzen wir hier mit den Aufgaben, mit den Übungen, handelt in meinem Kontext grob fahrlässig. Um das nochmal ganz klar zu sagen. Es geht darum, dass wir über die Potenzialentfaltung sowohl beruflich als auch unternehmerisch als auch persönlich unsere Zukunftsfähigkeit erarbeiten, weil wir zu lange immer nur im Jetzt sind, in diesem Wohlfühlstatus, das ist übrigens ein menschliches Phänomen, man spricht vom Homo Präsens und nicht vom Homo Future. Wir haben diesen Kontext im Gehirn nicht gelernt. Das ist nochmal ein ganz großes Thema übrigens. Deshalb kommen wir nicht raus in die Veränderung, weil wir uns unbewusst immer in diesem Wohlfühlbereich finden. Und ich muss mich aber mit meiner Zukunft beschäftigen, sonst handle ich grob fahrlässig. Warum? Die Zukunft ist die einzige Zeit, in der ich lebe. Das steht fest. Ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren. Die Zukunft ist die einzige Zeit, in der ich lebe, und mit der sollte ich mich mal beschäftigen. Und das ist so auch die Übung. Ja? Ich sehe das so, dass das Problem nicht darum ist, dass wir uns mit der Zukunft beschäftigen, sondern wir beschäftigen uns ständig mit der Zukunft, aber angstbehaftet. Ja. Wir haben ständig Angst vor der Zukunft und denken uns Szenarien in der Zukunft aus mit Angst. Sehr schön. Ne? Was, ihr merkt wieder das Thema Angst. Die Dame sagte, wir schon mit der Zukunft, aber wir haben Angst mit der Zukunft. Warum? Weil sie eben, deshalb gehen wir ja zum Hellseher. Ne? Weil der Mensch hat dieses Bedürfnis, ich möchte wissen, was in der Zukunft passiert. Ne? Das ist so ein Grund, irgendwie so ein Bedürfnis, das will ich immer alles wissen, also vorwegnehmen. Ne? Weil ich auch, wie bitte? Also leben Sie in der Zukunft und nicht in der Gegenwart? Wenn das so, habe ich Sie da richtig verstanden? Die Zukunft ist die einzige Zeit, in der Sie leben werden. Okay. Ja, so, genau jetzt auf meine Worte achten, ich spreche jetzt auch langsamer. Es hat einen Grund auch, weil die Zukunft ist immer verlängerte Gegenwart. Also, aber ich brauche dieses Zukunftsbild, ja, das ist nochmal ein ganz spannendes Extra-Thema, um eben einfach auch diese Kraft zu haben. Ja. Nochmal, es gibt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das sind die drei Zeiten. Und Vergangenheit ist Vergangenheit, die ist weg. Also ich kann mich jetzt sehr viel mit der Vergangenheit beschäftigen, aber sie bringt mir nichts. Ne? Ich lebe im Jetzt, also in der Gegenwart, ne? Aber die Zeit, in der ich leben werde, ist die Zukunft. Ne? Und das ist dafür sind ja die Ziele da. Richtig, so, genau, die Bilder. Weil sonst könnte es missverstanden werden, ich weiß, Sie meinen es nicht so. Wenn ich sozusagen angstbesetzt auf die Zukunft gucke, versaue ich mir ja auch die Gegenwart, also dass wir in völlig bescheuert. Ne? Ja, aber wir, also deshalb... Nein, es ist gut, dass das Ihre Antwort, deshalb ist ja dieses Thema ein Bild, wenn ich ein sehr kraftvolles Bild habe, von, das habe ich ja am Anfang gesagt, dieses Einspeise, ne, dann führt mich das. Ne? Aber das ist ja so ein bisschen auch der Charakter, oder mal die Frage zu stellen, wie möchte ich denn gerne leben? Und das ist nun mal die Zukunft, ne? Ganz einfach. Okay, dann bei dem Status Quo dann die nächste Übung zu Hause. Ganz wichtig, wo sind, ich nenne das immer Vampirliste. Also wo sind meine Energieräuber? Ne? Sowohl beruflich, unternehmerisch als auch persönlich. Ich würde jetzt da aber erstmal persönlich anfangen. Ja? Also im Beispiel, auch ganz allgemein, das war bei mir so, ich habe mir dann mal eine Liste gemacht, also die Übungen mache ich ja auch oder auch früher gemacht in der Krise, sage ich, jetzt mache ich mir mal eine Liste. So, und jetzt kann ich ja mal meine Liste machen und mal einfach sagen, wer nutzt mir was, oder? Das Recht habe ich doch als Mensch, oder? Ich habe mich einfach still mal mit mir hingesetzt, habe mir einfach mal eine Liste gemacht, wer nutzt mir was? Die Frage kann ich ja mal stellen. So, dann habe ich eine Liste gemacht, es war ein Dilemma, und habe auf der Liste war, ich war schon in einer tiefen Krise, und dann sage ich, jetzt kann man ja tiefer nicht fallen, also dann da auch nochmal ran, also jetzt ein bisschen Flaps ausgedrückt, und mal geguckt, was da noch so ist, und da war dann nichts mehr. Ja? Und dann habe ich da einfach einen Schlussstrich gemacht, und dann habe ich am nächsten Tag im Grunde genommen, und das war im Grunde genommen ein ganz großer Schritt in meinem Leben, ich habe mich dann auch von vielen getrennt. Es geht jetzt nicht, dass er jetzt nach Hause kommt und euch gleich vom Partner trennt. Ja, aber ihr könnt es ja mal mit eurem Partner die Übung machen, aber sagt nicht, dass ihr die von mir habt. Weil ich habe das schon alles durch und erlebt. Ja? Aber das ist eine ganz wichtige Übung. Wer auch mal fragen, für sich alleine, wer nutzt mir denn was, wenn ich viel gebe und. Kriege ich auch was zurück? Die Frage kann man noch mal stellen. Und da wird man feststellen, viele, zu viel Krankenschwester, und. Und diesen Ballast als Beispiel, den sollte ich ganz schnell abwerfen, weil der hält mich ja richtig fest. Also die Übung ist klar, eine Vampirliste erstellen, deshalb müssen wir, ich frage jetzt auch keinen, ne? Also die macht das schön zu Hause alleine, weil hier muss sich natürlich keiner entblößen, aber es ist eine ganz wichtige Übung. Und dann muss man einfach eine Entscheidung treffen, ob ihr weitermacht, so wie bisher mit dem Status Quo, oder ob ihr doch mal lieber ein bisschen Ballast abwirft. Warum? Ja, ganz einfach. Wie will ich mein Potenzial entfalten? Wie will ich an neue Ressourcen rankommen, wenn ich diesen ganzen Ballast noch immer mit mir trage? Ich kriege dann auch nichts Neues. Nicht mal neue große Ideen. Es geht um Potenzialentfaltung. Ich kriege dann halt die kleinen Ideen, aber nicht die großen. Weil das natürlich mich alles trägt und auch, sagen wir mal, energetisch runterzieht als hochzieht. Ne? Und da kann man ja mal fragen, sich selber, wer tut mir gut und wer tut mir nicht gut. Und dann kann ich nur heute sagen, trennen. Wie sieht man das im Unternehmen? Meine erste Frage ist, wenn ich in ein Unternehmen komme, also sehe ich ja alles, aber man fragt ja noch, bin ja höflich, dann sage ich, an sich müssen Sie mir gar nichts erzählen. Ich sage immer, was mit Ihnen los ist, das mache ich dann auch, dann sind die ganz überrascht und haben meistens Schaum im Mund. Weil ich sage, braucht das ja, sehe das ja alles. So. Aber eine Frage ist denn sofort, die erste Frage ist, ne, sagen Sie mir mal bitte Ihre Verlustquellen. Sagen, das ist eine Frage, gleich, wo sind Ihre Verlustquellen? Die stelle ich ja dann nicht, wenn das Unternehmen prosperiert und alles toll ist. Auch in guten Unternehmen, die haben ja mehrere Produktlinien und, die dann, wo sind Ihre Verlustquellen? Ganz, ganz entscheidende Frage. Und dann entsteht dann natürlich eine gute Dynamik und eine gute Reibung, auch in der Interaktion mit dem Unternehmer, weil das sind ja auch wieder Energieräuber, ne? Und die haben dann auch eine Bedeutung. Warum habe ich die so lange gehalten? Da gibt es eine tolle, wie sagt man, tolles Feedback. Mensch, Sie haben ja recht. Und warum denn überlegen die, sag ich, warum haben Sie den gehalten? Das hat manchmal ganz andere Gründe. Ne? Weil das ist ja was, nicht, ich muss das Kranke ja vom Gesunden trennen. Ne? Sonst warum? Sonst macht das Kranke das Gesunde kaputt. Ne? Weil das Kranke hat immer eine höhere Energie als das Gesunde. Beispiel im Alltag. Wenn wir an sich geht es uns ja gut. Ne? Also müssen wir ja nun wirklich sagen, wir können ja jeden Tag dankbar sein. Also das dürfen wir jetzt auch nicht vergessen. Aber wenn ich mal 5 Minuten mir es nicht so gut geht, ne, oder 5% nur, dann empfinde ich das, ne, subjektiv als mehr Schmerz als meine 95%, wo es mir eh gut geht. Ist das richtig? Ganz interessant, ne? Wenn irgendwas nicht läuft und die sagen, was ist jetzt los? Ne? Ich muss mich dann auch selber so ein bisschen wieder retten, sage, Eberhard, bleib mal schön ruhig. Das sind jetzt vielleicht 2-3% und das mache ich so wichtig. Ganz interessant, das ist Denken. Und wenn ich das immer habe, dann schwächt mich das natürlich. Versteht ihr? Habe ich aber ein hohes Potenzial, merke ich das gar nicht mehr oder kann damit umgehen, weil ich ein Energieniveau habe von 120. Und wenn ich dann auf 80 falle, ist es was anderes, als wenn ich ein Energieniveau von 30 habe und dann auf 20 falle, dann habe ich nur 10%. Merkt ihr das? Ne? Das heißt, wenn ihr euer Potenzial entfaltet, das ist auch das Schöne, eure Krisen, die kommen, die empfindet ihr anders. Ist das nicht toll? Also die Krisen, die ja kommen, was auch normal ist, was zum Leben gehört, die empfinde ich anders, auf einer anderen Ebene. Das ist das Schöne. Also Beispiel bei mir, ich freue mich denn schon immer auf die Krise. Was kommt denn jetzt, denke ich denn so? Oh, wieder eine Krise, toll. Warum kann ich mich ja entwickeln? Ich kann mich konfrontieren damit. Was ist denn da jetzt passiert? Na? Warum? Krisen halten mich wach. In Krisen macht man kaum Fehler. Das ist ja das Faszinierende. Auch unternehmerisch. Also brauche ich immer diese Reibung. Was mache ich bei Unternehmen, die gut laufen? Die schlafen ja alle ein. Einschließlich bei meinem eigenen. Also nicht, die schlafen nicht ein, aber was habe ich da so gemacht? Jetzt nicht mehr. Aber früher, wie ich da noch richtig tätig war, bei uns geht es nur gut. Also wir kennen überhaupt keinen, also ich kenne keinen, immer 5-6% Steigerung seit 40 Jahren, ich kenne das gar nicht anders. So, was habe ich gemacht? Man muss dann, wenn es einem zu gut geht, muss man künstlich bei Unternehmen Stolpersteine einbauen, dass die Leute alle mal wieder ein bisschen wach werden. Das ist das Problem bei guten Gewinnunternehmen. Ne? Weil die da ja dann sagen, ja, was wollen Sie denn? Uns, bei uns läuft es doch. Hört ihr die Frage? Dann sage ich, na, jetzt fängt die erste Beleidigung erstmal wieder an bei mir. Das ist ja eine Beleidigung, es läuft doch. Ne? Da merkt ihr, da ist ja schon alles, also da ist schon die Zukunftsfähigkeit, also es ist schon tot, ne? Für die aus der Zukunft gesehen. Da kann man schon vorhersagen, wann das Unternehmen irgendwann schlapp wird und dann kommen andere, die sich als Entrepreneur behaupten, geile, innovative Unternehmenskonzepte haben. Ja, das sind doch die Firmen, die angegriffen werden. Das ist Zukunft übrigens. Und das ist, ne, damit muss ich mich beschäftigen. Weil es gibt, warum, ich bin ja nicht alleine, es gibt Konkurrenz, das ist ja das Tolle auch. Das ist ja das Spiel in der Wirtschaft. So, ja, dann schreibt euch noch hin, die dritte Übung zum Status quo ist, ne, was sind meine einschränkenden Denk-, Verhaltens- und Glaubensmuster? Was sind meine einschränkenden Denk-, Verhaltens- und Glaubensmuster? Das Problem ist die Glaubenssätze. Ich arbeite dann viel in Workshops, das nenne ich dann ganz wissenschaftlich, hört sich besser an, kognitive Umstrukturierung. Hört sich toll an, ne? Mache ich eine kognitive Umstrukturierung. Muss ja auch, dass es ein bisschen gebildet von mir herkommt. Denn es ist Honorar auch verständlicher zu zahlen. Also das ist Glaubenssätze. Ne? Die meisten haben einschränkende Glaubenssätze. Es war zum Beispiel hier in der Pause, das ganz große Thema ist einschränkende Glaubenssätze mit Geld. Da sind wir mal gleich wieder beim Thema. Viele haben einschränkendes Glaubenssatz zu Geld. Das, was hängt dahinter? Ich bin das nicht wert und. Das sind alles übrigens meistens, bin mal wieder vorsichtig, meistens Verletzungen aus der Kindheit. Also alles, was so nicht mitgetragen wurde, das hängt damit drin. Also volle Erziehung. Wie finde ich das denn raus? Weil das schränkt mich ja in dem Moment ein, wo ich gar nicht weiß, wo ich diesen Glaubensgrundsatz nicht unterscheiden kann von der Realität. Dann schränkt es mich doch ein. Ich verstehe also, wenn ich mir dessen bewusst bin, dass ich das glaube und dass mich das einschränkt, dann habe ich ja schon das Problem ist ja dann, wenn Sie das gar nicht wissen. Genau, ja. Nicht, aber wie finde ich das also raus, wenn ich das gar nicht weiß? Ja, durch diese mal ein bisschen nachdenken. Okay. Das kommt ja jetzt, deshalb sind Sie ja 3 Stunden hier. Da müssen Sie sich selber ein bisschen Mühe geben. Und also Hausaufgaben zu Hause machen. Ich rufe Sie ja auch an jeden Tag und dann gucken wir mal, wie lange Sie das durchhalten. Also das ist ein ganz wichtig, was sind meine, ein bisschen gucken, Selbsterfahrung, das ist ja so ein bisschen Selbstbeobachtung, darauf kommt es mir an. Was sind meine einschränkenden Denk-, Glaubens- und Verhaltensmuster? Ne? Und jetzt kommt der Höhepunkt, Punkt, und jetzt geht es natürlich, jetzt wird es richtig böse, jetzt sinken meine Sympathiewerte, aber auch das ist ja jetzt, ihr seid gut vorbereitet, ihr werdet es aushalten. Was sind meine Ess- und Ernährungsgewohnheiten? Und da wird es katastrophal. Was sind meine Ess-, ich sage nicht mal schlechten, was sind meine Ess- und Ernährungsgewohnheiten? Nur mal gucken. Das wird da nur ein Tipp. Ne? So mache ich das immer, wenn ich 5 Minuten über Ernährung rede oder 3. Ihr müsst euch vorstellen, was macht man, wenn man einen, als Bild, ne? Bilder malen, ne? Bilder. Was macht man mit einem Apfel, den man in den Boden packt? Was entsteht daraus, wenn man einen Apfel in den Boden, wie sagt man, pflanzt? Was entsteht daraus? Ein Apfelbaum, ist das richtig? Ja? Symbolisch, das ist Leben, ist das richtig? Leben. Was ist, wenn man Nudeln, Pizza, also alles das in den Boden pflanzt? Was entsteht dann? Wie bitte? Schimmel. Habt ihr das verstanden? Wir sind fast alle verschimmelt, wenn man es nicht richtig anhört. Da ist ein ganz riesen Potenzial. Es gibt ja so einen Spruch, man isst, was man isst. Und ich denke, da hat jeder noch richtig zu arbeiten. Deshalb auch eure Liste, guckt eure Ernährungsgewohnheiten und. Vielleicht mal 3 Sachen, also 4 Sachen, die man meiden sollte. Ich bin kein Dogmatiker, ich bin weder Vegetarier noch Veganer und. Was sollte man meiden? Ganz einfach. Ich habe 5 sollte man meiden. Dann habt ihr das ja schon geschafft. Das erste ist Zucker. Aber ein bisschen Bio-Schokolade, 80% geht. Ja? Mal zu viel Kleid. Ja, so, dann das zweite ist Kaffee und schwarzer Tee. Die Gerbsäure. Kaffee ist auch übersäuert, das ist ein Problem. Das dritte ist also tödlich. Tödlich ist Nikotin, also Rauchen. Das ist mal also gar nicht diskutieren. Habt ihr? Dann das nächste. Alle Weißmehlprodukte. Also alle Weißmehlprodukte. Also alle Weißmehlprodukte. Also gerade für Kinder, tut's euer, guckt euch, sind im Internet, macht euch schlau, die übersäuern und verschleimen. Ganz großes Thema bei Kindern, verschleimen. Und dann eben die ganzen hier im Alkohol, also auch Wein. Ein ganz vielleicht interessant, ein Tropfen Alkohol, also ganz wenig Alkohol, ist eine Katastrophe für den Stoffwechsel. Auch ganz wenig Alkohol, auch Bier, also nicht, ist eine Katastrophe für den Stoffwechsel. Was sage ich dann immer als Rettung? Dann lieber einmal im Monat richtig, dass die Pupillen nicht mehr zu sehen werden mit der Non-Tütchen Magnesium rein, wenn es jetzt wieder in ja? So, und dann Cola-Getränke und alles sowas. Das sind so die, das sollte man meiden, weil Weißmehlprodukte wegen Gluten, ne, das ist ein ganz großes Thema. Also ich habe einen Spitzensportler umgestellt auf Gluten, kommt jetzt in Spitzensport, könnt ihr richtig gucken, also die Weltklasse, der jetzt Nummer 1 ist im Tennis, der hat vor anderthalb Jahren, fangen die jetzt an, umgestellt, also glutenfrei ernährt, ist ja ganz einfach. Er hat sofort gesagt, nach einem halben Jahr Leistung besser. Weil das Klebereiweiß, das verringert die roten Blutkörperchen. Ganz hochinteressant. Es geht jetzt richtig in diesen Spitzensport rein, wo die anfangen, die Weltklasse-Leute umzustellen. Dauert 5 bis 6 Monate. Warum? Weil in dem Weißmehl, das sind Morphen, sind Opiate drin. Das ist das Problem. Es ist abhängig. Müsst ihr mal gucken, gibt es so ein schönes Buch, die Weizenwampe. Tolles Buch, also sich überhaupt mit Weizen zu beschäftigen. Ja? Das sind Opiate, die machen uns im Grunde genommen süchtig. Deshalb essen wir so gerne dieses ganze dieses Weißmehlzeug. Was das Klebereiweiß, also verklebt die roten Blutkörperchen, könnt ihr jetzt da Vorträge halten, Darmverdauung schlecht, also schlimmer geht es gar nicht. Ja. So, okay, dann haben wir das. Wir haben, ich muss so ein bisschen gucken, wir sind auch dann gleich durch. Herr Faltin, darf ich noch 10 Minuten? Noch 10 Minuten, ist das in Ordnung, weil wir die letzte Übung noch haben. Ja. Und wenn ihr Lust habt, ich habe noch ein ganz tolles Video für 6 Minuten, wenn das noch gestattet wird. Dann kann das vielleicht schon mal super vorbereitet werden. Dann würden wir in den Raum kommen. Das habe ich hier von einem Herrn, Peter, vielleicht, der kommt vielleicht auch noch mal ganz kurz vorstellen. Er kommt extra aus München hierher. Peter, ja, also ist ein Unternehmer, sehr erfolgreicher in der Finanzbranche und will, was ist sein Thema? Finanzbranche ist ja nicht so unser Ding, ne? Also haben wir ja nicht so im Kopf. Er möchte mit seinem Unternehmen, das Mittelstandsunternehmen, möchte dazu beitragen, die Finanzbranche zu verändern. Ist doch eine schöne Intention. Ne? So, gibt ihm ruhig mal Beifall, da braucht er Kraft. Also ihr seht, es gibt diese Leute, ne? Und das ist so schön, ne? Das macht so Spaß dann. Okay, danke Peter. Also dann machen wir uns zum Schluss 6 Minuten des Videos, gucken wir uns aber gemeinsam an, da stehen wir uns hin, das ist ganz toll, das passt echt zum Thema. Gut, dann letzte Übung, ich habe das noch verteilt, und zwar Verpflichtungserklärung, habt ihr die? Das hier, holt die nochmal bitte raus, wie bitte? Schreibt es bitte auf eurem weißen Zettel, denkt an den roten Faden. Dann habt ihr zu Hause richtig so ein kleines Lebenskonzept. Ja? Jetzt ist die nächste Übung, Verpflichtungserklärung. So, bitte Ruhe, dass ich nochmal jetzt... habt ihr die alle? Ne, hier wird noch verteilt. Also das, wer noch nicht hat, der kriegt noch, weil das ist jetzt eine ganz wichtige Übung, auch für zu Hause. Ich werde die nur kurz erklären und dann, wie gesagt, könnt ihr ja dann das zu Hause machen. Es wird abgefragt und ihr habt ja schon gehört mit Strafen. Ich freue mich schon richtig darauf, weil dann, wie gesagt, ich ja auch damit mein Geld verdiene. Ja? So, das habt ihr. Jetzt mal eine Frage. Geht jetzt nochmal ganz konzentriert bitte, 10 Minuten um Potenzialentfaltung. Was sind die 2 wichtigsten Daten im Leben? Könnten die sein? Was könnten die 2 wichtigsten Daten im Leben sein? Wie bitte? Wie bitte? Zeugung, gut. Also das passt. Also eins ist richtig, die Geburt. Schreibt euch das hin, ist wichtig. Die 2 wichtigsten Daten in eurem Leben, Leute. Tod ist schon ganz gut, aber Das schien wir mal schon sehr mutig, also angstfrei. Wer hat das gesagt? Ich habe das gesagt. Super, ja, also dann ist... Ja, super, aber in diesem Kontext, lassen wir das mal. Also ihr gehört, da ist eine Frau schon ganz mutig, also es wirkt schon super. Was ist, könnte das Zweite sein? Heute. Ja, und zwar der Tag, und das ist jetzt wichtig, deshalb die... Und zwar, das ist das wichtigste Datum mit, ist der Tag, an dem ich mich entschieden habe, mein Potenzial zu entfalten. Das sind die zwei wichtigsten Daten im Leben eines Menschen. Der Tag, an dem ich mich entschieden habe, mein Potenzial zu entfalten. Das schreibt einfach mal hin. Ja? Weil das kommt auch zur Übung. Und wenn ich mal, ja, diese Übung... Schreibt euch da mal ein bisschen hin, warum diese Übung, mit dieser Übung erkenne ich mich selber ganz gut mehr. Ja, weil wir müssen uns ja oder sollten uns ein bisschen mehr mit uns selber beschäftigen, weil wir nicht so viel Ahnung über uns selber haben. Ja, und mit der Übung, die war auch, wie ich die selber gemacht habe, das war für mich wie ein roter Faden, weil ich da gesehen habe, ey, was kann ich, oder ich habe mich mal überhaupt mit mir und mit meinen Fähigkeiten beschäftigt. Ne? Das war also, und dann habe ich langsam mein Selbstvertrauen bekommen, weil ich mir das natürlich dann alles aufgehangen habe. Ne? Dann dachte ich, oh, bin ja doch ganz gut bei mir. Ne? So, und also das vielleicht mal, das ist die Übung, der Sinn ist, dass ich mich selber besser kennenlerne. Ja? Nicht, und daraus kommt ja, wenn ich mich selber besser kennenlerne, kann ich besser über mich hinauswachsen. Denn deshalb sind wir ja hier. Um unser schlummerndes Potenzial zu erhöhen oder zu verbessern, ne? Weil wir ja über uns hinauswachsen wollen. Warum sage ich das? Was sind die zwei Grundbedürfnisse eines Menschen? Freiheit, verbunden sein und wachsen. Genau. Ne? Das ist, also das eine Grundbedürfnis ist, nach Leistung, über sich selber hinaus zu wachsen. Das ist ein Grundbedürfnis eines Menschen. Wo sehen wir das? Wenn ein Kind geboren wird. Ne? Es wächst ja jeden Tag über sich selber hinaus. Ja, aber ein bisschen ganz genauer. Nicht, aber das ist ein Grundbedürfnis eines Menschen, ist über sich selber hinauszuwachsen. Was heißt es in unserem Kontext auch? Leistung zu erbringen. Also Leistung ist keine Körperverletzung. Ja, danke. Es geht... Leistung ist keine Körperverletzung. Also Leistung nicht, das ist jetzt nicht 18 Stunden, dass wir da uns wieder nicht falsch verstehen. Leistung ist keine Körperverletzung. So, und das zweite andere Grundbedürfnis, das ist das, ich mache es mal kurzer, nach Anerkennung, nach Zuwendung, nach Geborgensein, also Empathie und. Und jetzt kommt es, wenn bei Menschen diese beiden Grundbedürfnisse nicht gestillt sind, dann kommt es zu Ersatzhandlungen. Also dieses ganze Thema Suchtverhalten, aus welchem Grunde auch immer. Ganz interessant. Also die zwei Grundbedürfnisse des Menschen ist einmal nach Leistung über sich selber hinauszuwachsen, auch Herausforderungen anzunehmen. Ja? Also es ist ein Grundbedürfnis, es ist angelegt in uns. Und das andere Grundbedürfnis ist nach Sympathie, nach Geborgenheit, nach Anerkennung, sozialem Verhalten und. Und in diesen beiden Grundbedürfnissen bewege ich mich. Und ihr könnt ja selber erleben, wenn ein Grundbedürfnis nicht so gestillt ist, was denn für Ersatzhandlungen denn alles ist, Drogen, Sucht und. Ganz interessant. Also da guckt, das vielleicht dazu, deshalb auch diese Übung. Und diese Übung, das seht ihr ja schon, das übt ungemeines Selbstvertrauen, also Selbstbewusstsein. Das habe ich ja hier geschrieben. So. Jetzt nehmt ihr euch quasi, die Übung ist folgendermaßen, zu Hause nehmt ihr euch ein DIN A3, das steht ja hier, ein DIN A3 bleibt nach Möglichkeit, macht er zu Hause und schreibt als erstes ja, also handschriftlich, ja, ich bin bereit, wer es möchte, meine schlummernden Potenziale voll zu entfalten. Das ist wie eine eigene Suggestion, eine Bereitschaft, eine Intention. Das zweite ist, meine Potenziale, also Talente, Fähigkeiten sind, maximal 10 bis 15 einzeln aufführen. Ja? Einfach mal aufschreiben. Also deine Fähigkeiten, deine Talente. Das ist eine unglaublich super für Selbstbewusstsein. Ja? Wie entdecke ich die denn? Gucken. Einfach mal, ist ja eine ganz tolle, ganz wichtige Frage, auch mutig. Sie fangen einfach mal an, irgendwas werden Sie ja bei sich finden. Also ich sehe bei Ihnen 100 Talente, wenn ich Ihnen mal ein Kompliment machen darf. Also sowas kann ich auch noch. Oh. Ich sehe bei Ihnen eine ganze Menge, ja. Nur mal jetzt. Und jetzt fangen Sie, das ist eine ganz tolle Frage, wenn Sie jetzt überlegen, werden Sie es nicht schaffen, aber Sie setzen sich jetzt hin. Ja, das ist jetzt wichtig vom Denken und fang einfach mal an zu schreiben. Einfach mal, was Ihnen einfällt. Ja? Und dann kommen Sie, dann werden Sie sehen, dann kommen Sie immer mehr an auch Ihre Sachen ran. Das muss ja nicht eine Sache sein, die Übung von einer halben Stunde. Das kann man sich ja mal hinlegen, das Blatt Papier, und das mal, sich mal beobachten, ein, zwei Wochen, was so einfällt. Ne? Also auch erst mal ein bisschen sammeln. Und deshalb habe ich hingeschrieben, maximal 10 bis 15 Punkte. Das heißt, es können ja auch manchmal 20 sein, dann streicht man wieder zusammen. Oder man findet nochmal ein paar andere. Die Gewichtung ist ein bisschen anders und. Also darauf kommt es im Grunde genommen an. Und dann ist wichtig, dass Sie unterschreiben, also, und ein Datum setzen und das auch nach Möglichkeit öffentlich machen. Also die Kunst ist, ich muss mich stellen im Leben. Beispiel, wenn ich fällt mir jetzt so ein, ich sage jetzt mal, ich will jetzt einen Marathon laufen. Ne? So, und dann mache ich das öffentlich. Siehst du? Versteht ihr, was ich meine? Also ich mache meine Sache öffentlich. Weil dann habe ich ja diesen Druck und die Erwartung, also alles, was da eine Rolle spielt, das muss ich ja lernen, damit umzugehen. Ne? Um diesen Verpflichtungsmuskel mir auch selber damit zu trainieren, das ist das Geheimnis. Denn wenn ich was öffentlich mache, habe ich unbewusst eine andere Verpflichtung, als wenn ich alles in meinem stillen Kämmerlein halte. Warum? Da muss ich mich ja wieder nicht rechtfertigen. So, und ja, das ist so mal die Intention von der Übung. Wenn ihr euch bitte vielleicht noch einen Satz reinschreibt: Der beste Schutz gegen Angst ist, sein Potenzial zu entfalten. Deshalb sind wir auch hier. Ne? Der beste Schutz gegen Angst ist, sein Potenzial zu entfalten oder die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. Nicht so gut es geht. Also was heißt so gut es geht? Ganz einfach, ich gebe jeden Tag dein Bestes. Ich frage dich, hast du heute dein Bestes gegeben den ganzen Tag? Ja oder nein? Diese Frage kann man sich stellen. Hast du wirklich dein Bestes gegeben den ganzen Tag? Nicht mal eine halbe Stunde. Und die Übung mit den Potenzialen hat eine andere Intention, warum wir glauben zu viel oder zuerst an unsere Schwächen und nicht an unsere Potenziale. Wir glauben zuerst immer mehr an unsere Schwächen als an unsere Potenziale. Und das ist die Übung, die euch quasi diesen Raum gibt, versteht mal, in diese Kraft auch zu kommen. Ich hatte das ja mit der Übung 95% und 5% erzählt, aber eben auch unter dem Gesichtspunkt, dass ihr müsst mal so gucken im Alltag, unbewusst erhöhen wir immer andere. Ne? Oh, sind die toll, macht der das richtig, könnt ihr, ne? Oh, toll, die. Und damit unbewusst schwächen wir uns. Ganz interessant. In dem Moment, wo ich einen anderen erhöhe, also, oh, ist der toll, macht der das, ne? Mache ich mich immer wieder klein. Und aus dieser Falle muss ich raus. Was ist da der Trick? Also so klein, was ich denn, keine Biografien lesen. Also keine Biografien von anderen Leuten lesen. Warum? Das ist ja eine mentale Programmierung. Also wir sprechen jetzt mal von Weltklasse. Ne? Also ihr sollt ja ein bisschen auch mal noch wieder ein Gefühl kriegen, was ist Spitzenleistung, was heißt das? Ne? Wenn ich nur Biografien lesen, ne, dann schwäche ich mich, weil das eine mentale Programmierung ist, bin immer wieder beim anderen, nicht bei mir selber. Ne? Das nennt man in der Motivation, nennen die das Modeling of Excellence, lehne ich total ab. Weil ich ja dann immer nur eine Kopie werde. Mehr kann ich ja nicht gehen, ich kann nie höher. Weil ich ja immer nur das modelliere, was andere schon haben. Bitte so ist auch die Schwierigkeit mit einer Unternehmung, die sich am Markt definiert. Das super. Ist nicht Wettbewerb, ne? Ja, gar nicht, also richtig. Ja. Nur mal als Gedankenidee, ihr nehmt es mal auch, aber auch von der Persönlichkeit her. Ja? Trotzdem kann man mal eine Biografie lesen, darum geht es doch nicht. Dann soll man sich damit aber nicht identifizieren. Aber wenn man gerade am Anfang so einer Potenzialentfaltungsgeschichte ist, dann ist ja jede Biografie von anderen, ist ja immer eine mentale Programmierung. Und unbewusst richte ich mich denn danach, weil ich wieder aufgucke, guck mal, oh, und ich mache mich wieder unbewusst klein. Das ist nur die Botschaft, die ich damit geben will. Ja, ich denke, ich hätte jetzt noch Material für 10 Jahre, Aber das wollen wir jetzt mal beschränken auf 3 Stunden. Und ich darf mich jetzt, bevor wir uns das Video gemeinsam angucken, wenn ihr nach vorne kommt, schon mal jetzt ganz herzlich bedanken. Ich bleibe noch ein bisschen hier. Das waren für uns alle, und für mich insbesondere, großartige 3 Stunden. Und ich merke einfach, was mich auch so toll macht, oder wo ich mich so freue, dass doch ich euch erreicht habe, oder zumindest teilweise, und ihr auch ganz tolle Übungen jetzt mit nach Hause nehmt und dann euer Potenzial entfalten könnt. Ja, und auf dieser Reise wünsche ich allen ein Glück auf und danke, wenn wir uns wiedersehen. Und wir gucken uns jetzt noch das Video an. Dankeschön. Danke. Dankeschön. So. Jetzt darf ich